Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot The Batman von Matt Reeves. Spoiler Warning. Ja, das musste ich jetzt kurz in dieser Stimme sagen, das gehört sich bei dem Thema, finde ich einfach. Und natürlich reden wir über den neuen Batman-Film. Jetzt läuft er ja fast schon 2 Wochen im Kino, aber ich wollte ein bisschen warten, denn ich wollte eine illustre, tolle Runde für diesen Film und für dieses Gespräch. Und dementsprechend sind zu Gast dieses Mal zum wiederholten Male Anni. Hallo. Und dieses Mal zum ersten Mal dabei Chiara. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr beide Zeit hattet, dass wir haben alle den Film ja unabhängig voneinander geguckt, also wir waren nicht zusammen im Kino. Und ja, ich finde es einfach super spannend, mit euch drüber zu reden, weil an sich, glaube ich, kennt jeder einfach Batman. Jeder hat da irgendeinen Bezug dazu. Es ist einfach so mit einer der berühmtesten popkulturellen Figuren, ja, ever. Und ja, jetzt fasse ich vielleicht kurz, bevor wir groß ins Gespräch starten, ein bisschen zusammen, was ist hier jetzt die Story? Warum gibt es schon wieder einen neuen Batman-Film? Also generell, ja, es ist schon wieder ein Reimagining, wie auch immer man es nennen will, ein Reboot. Also es gibt wieder einen neuen Batman. Zuletzt hatten wir ja Ben Affleck in der Rolle. Und jetzt ist es Robert Pattinson, bekannt aus Twilight und diversen anderen Sachen. Und ja, worum geht's in dem Film jetzt? Also Bruce Wayne ist jetzt hier erst in seinem 2. Jahr als Verbrechensbekämpfer. Das Ganze nennt er auch sein Projekt, wo er auch Ordner drüber führt. Gotham Project, glaube ich, heißt es. Und ja, also dementsprechend ist es ein junger Batman, den wir hier sehen, der gerade ja immer noch warm wird mit seiner Rolle als dunkler Rächer von Gotham City. Und er ist da auch noch nicht 100% als Held etabliert natürlich. Er hat ja immer seine Probleme mit der Polizei. Das ist auch in diesem Universum nach wie vor so. Aber er hat natürlich, wie in allen anderen Verfilmungen auch, seinen treuen Begleiter James Gordon, der hier noch Lieutenant ist, sondern noch nicht Commissioner. Das ist so sein einziger Verbündeter bei der Polizei. Und mit ihm zusammen muss er in diesem Film jetzt ja eine Mordreihe aufklären. Und dementsprechend ist das hier eher ein Thriller, den wir haben, und weniger ein Actionfilm. Und im Grunde geht es darum, ja, wie Batman sich auch als Spürhund so das erste Mal richtig komplex versuchen muss wohl und zusammen mit Gordon ja eine Reihe von Mordfällen untersucht, wo es ja bekannte Leute der Stadt erwischt, so wie kann man glaube ich sagen. Der erste Mord in den ersten 5 Minuten des Films ist der Bürgermeister, der wird ermordet und dann geht es darum, wer ist der Täter und warum macht er das und was ist hier eigentlich los. Ja, so als das mal für die Story ganz am Rande einfach mal jetzt kurz abgesteckt, jetzt mal ganz grob schon mal gefragt, wie fandet ihr den Film denn? Das ist überhaupt keine gute Frage, die man in ein paar Sätzen beantworten kann. Voll, das ist einfach ein 3-Stunden-Film gewesen, der so viel in einem ausgelöst hat. Das jetzt in ein paar Worten wiederzugeben, ist schwierig. Aber ich fand ihn auf jeden Fall, hat er einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, würde ich erstmal sagen. Mhm. Und ja, ich fand ihn gewaltig in einem Wort. Ja. Er ist wirklich, das war nicht untertrieben, was du gerade gesagt hast, ne? Also für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, er dauert wirklich fast 3 Stunden, ich glaube 177 Minuten, es ist wirklich absurd lang. Irgendwie geht es immer mehr in die Richtung, gerade bei Superheldenfilmen, nachdem ja Zack Snyder zuletzt sein Justice League nochmal auflegen durfte und es war, glaube ich, 4 Stunden lang. Ja, Anni, wie sieht es bei dir aus, so in einem Wort oder wie auch immer? ja, also ich finde, gewaltig traf es eigentlich ganz gut, weil ob es jetzt die Zeit ist oder das Bild oder, also ich fand das, der Film hat auf jeden Fall sehr viel hergegeben, was wir jetzt auch besprechen müssen. Und er hat, glaube ich, bei uns allen auf jeden Fall einen großen Eindruck hinterlassen, der irgendwie auch positiv sein muss, da wir uns ja alle gern zu diesem Podcast zusammensetzen wollten. Sehr zeitnah auch alle den Film geschaut haben. Ja, ich glaube, bei mir weiß man das eh. Ich sage es, glaube ich, alle 5 Folgen mal. Ich mache keine Hate-Watching-Sachen. Also ich gucke nicht bewusst einen Film, den ich hasse, und dann mache ich einen Podcast, wie ich den Film abhasse. Also ich hatte schon Bock auf diesen Film. Ich weiß eben nicht, wie es euch da ging vorab. Also dadurch, dass ich mich da ja auch immer relativ aktuell halte, war natürlich schon so, als das Casting von Robert Pattinson als Batman bekannt gegeben wurde, dachte ich mir, yes, Alter, perfekt. Weil ich ja jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr krasser Anhänger von Robert Pattinson bin, nachdem ich ihn genau wie viele andere Menschen in Twilight noch sehr, sehr gehasst habe und ihn nicht mehr sehen wollte. Und der auch so nach Twilight ja 1, 2 Filme gemacht hat, die immer noch in diese Kerbe gingen. Remember Me, glaube ich, erinnere ich mich dran. Mhm. Wasser für Elefanten habe ich bis heute nicht gesehen. Ist aber, glaube ich, auch eher ein romantisches Drama oder so. Und da dachte ich, okay, der driftet jetzt so in diese Richtung ab. Er spielt immer so den Haupttypen, der irgendwie eine romantische Beziehung mit irgendwem hat. Und der ist so, ja, der Love Interest, der männliche. Klassische Batman-Story halt. Ja, eben. Und deswegen hätte ich, also keine Ahnung, frisch nach Twilight wäre ich auch jemand gewesen, der gesagt hätte, oh Gott, bitte mach den nicht jetzt hier zum Bruce Wayne, zum Batman. Weil das schon auch irgendwie eine Figur ist, mit der ich auch, also die sehe ich auch immer wieder gern, muss ich zugeben. Nachdem ich ja gerade erst einen Podcast gemacht habe, wo ich darüber abgehatet habe, dass wir andauernd Spider-Man sehen, Bei Batman ist das so ein bisschen anders bei mir. Irgendwie sehe ich die Figur immer wieder gern, weil sie immer, ich finde, die gibt immer was her, einfach durch dieses ganze Theatralische daran und dieses, ja, auch das Psychologische, was das schon irgendwie mit sich bringt, ein Typ, der irgendwie ja aufgrund seiner tragischen Kindheit da irgendwie Verbrechensbekämpfer wird und nicht, weil er sagt, ja, ich habe halt jetzt Superkräfte, jetzt mache ich das mal. Und deswegen war ich beim Casting schon super, super hooked. Und ich muss, also das ist ein klares Fazit von mir an der Stelle für das Casting. Ich finde das Casting richtig, richtig gut. Eben auch Robert Pattinson. Ich finde, es ist ein toller Batman. Aber wie sieht es da bei euch aus? Da gibt es gespaltene Meinungen teilweise. Also ich finde auch, dass die Rolle für ihn gemacht ist. Du hast ja vorhin schon gesagt in Remember Me, ich fand auch in Twilight und in Lighthouse, in den du mich ja damals auch geschleppt hattest, finde ich, hat er einfach so eine Schwermütigkeit so ein bisschen. Also man fiebert so ein bisschen mit ihm mit und hat so Mitleid mit ihm, weil er so gequält wirkt, finde ich. Und das passt einfach perfekt auf die Rolle Batman. Weil er ist halt irgendwie nicht so der typische Held, sondern hat immer so eine Last auf den Schultern, die er mit sich rumträgt. Und das kann er einfach mit seinem Blick und seiner Ausstrahlung perfekt verkörpern. Deswegen, also Daumen hoch an der Stelle, ja. Ja. Und auch sein Style hat da sehr gut zugepasst. Also ja, fand ich auch. Ich muss auch sagen, ich fand es super spannend, dass der Batman jetzt mal anders aussehen wird, anders, wie wir gesehen haben, ja auch drauf sein wird vielleicht ein bisschen. Finde auch, es passt halt einfach super gut zu dieser tragischen und immer ja sehr düsteren, regnerischen Story so um Batman. Und ja, es wurde ja auch schon so ein bisschen so über diesen jetzt gesagt, ja, kleiner Emo-Batman. Genau. So ja. mit dem Look und mit der Musik, die er vielleicht auch hört während des Films. Und ja, irgendwie hat es die Figur auf jeden Fall ein bisschen spannender gemacht als den nächsten super schönen Ding Muskelprotz da wieder zu besetzen, muss ich sagen. Finde ich auch. Und ich finde, dass Robert Pattinson, egal ob in Lighthouse als Assi-Style mäßig oder in Twilight als glitzernder Vampir, hat er eben echt immer diesen kleinen Emo-Faktor. Und den hat er einfach. Also ich glaube, das kann man auch nicht irgendwie erlernen oder so, sondern das hat man oder nicht. Und ich finde, er hat es einfach. Und deswegen passt es da so gut. Ja, das also stimmt. Eben, wie ihr sagt, dieses Emo-mäßige, ich habe schon von Leuten auch gehört, auch von Freunden, die das nicht so gefeiert haben. Ich fand das, also das hätten sie für mich sogar noch stärker aufdrehen dürfen, weil ich das immer, eigentlich ist es für mich so was ganz Logisches, dass man jetzt mal sagt, okay, dieser Typ ist wirklich irgendwie, er ist sozial nicht so kompatibel, er ist super zurückgezogen und still, weil das macht für mich halt immer Sinn, wenn wir von einem Menschen reden, der denkt, das wäre eine logische Art, sein Trauma zu verarbeiten, indem er sich wie eine schwarze Fledermaus anzieht und Leute verkloppt. So. Also der ist ja einfach von Grund auf psychotisch eigentlich, dieser Charakter. Ja. Und das jetzt einfach mal ein bisschen stärker nach außen zu kehren, gerade weil man ja dieses Setting gewählt hat, dass er erst das zweite Jahr lang jetzt Batman ist. Und wird ja auch noch so genannt, teilweise, glaube ich, im Film, dass irgendwie sagt, Psycho oder, ja. Also man findet es schon irgendwie sehr weird, dass er so rumrennt. Und was er so macht. Und er hat halt nur ein paar Leute, auf die er sich verlassen kann. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr gut, wie sie es gemacht haben. Aber, weil du meinst, es hätte gerne noch mehr sein können. Ich fand, es war schon so ein schmaler Grat, wo sie sich jetzt entlang bewegt haben. Weil ich muss halt zugeben, also ich mag, wie Robert Pattinson spielt. Aber es sind auch schon immer ein bisschen ähnliche Charaktere. Und ja. Ich habe teilweise, wenn Batman, der hat ja eigentlich nicht viel gesprochen, wenn es in den Szenen, wenn er vorkam, aber wenn andere Sachen gezeigt wurden und Batman aus dem Off spricht, die ganze Zeit, also tatsächlich sehr hoher Redeanteil ist mir so im Kontrast aufgefallen, dann wirkt er schon auch ein bisschen so wie ein apathischer Edward, der jetzt aus dem Off über seine Bella spricht. So sein Tagebuch führt, ja, jetzt bin ich das 117. Jahr Vampir. Und ja. Aber diese ja, also neue 16-Jährige, die ist halt echt heiß so. In der Schule. Oh Gott, ja. Stop it. Ja. Aber wisst ihr, was ich meine? So, weil also dieser Stil, den haben sie halt in Twilight oder in den Filmen tatsächlich auch so ein bisschen durchgezogen. Ja, ich weiß, was du meinst. So diese leichte Hang zur Melodramatik, der halt einfach manchmal ein bisschen too much vielleicht werden kann. In dem Film fand ich es jetzt nicht, aber generell weiß ich voll, was du meinst. Es ist einfach so eine Art, die kann man nur so in einer angemessenen Dosis, finde ich, verarbeiten und singen. Ja. Ich liebe da eine Überdosis, muss ich sagen. Also man kann sie da für mich gerne mal aufdrehen. Also eben, du hast schon erwähnt, der Leuchtturm war mit Zusammendrin Chiara auch extrem Arthouse, auch was er so die letzten Jahre gemacht hat. Also er hat sich ja immer bewusst auch teilweise dafür entschieden, weirde und abgefuckte Figuren zu spielen. Also das sagt er auch selber, er liebt es einfach. Er sucht sich immer Sachen raus, die irgendwie strange sind. Teilweise geht er auf Regisseure zu und sagt, hey, ich würde gerne mit dir arbeiten, weil er schon weiß, die schreiben irgendwie strange Leute, strange Geschichten und da hat er Lust drauf. Also er hat sich, glaube ich, auch sehr bewusst gegen diese Nische gewehrt, gegen dieses eben der schöne Typ zu sein, den man super verträglich findet. Und ja, er wollte, glaube ich, nicht der Schwiegersohn werden, weil das ist, glaube ich, klassisch, was Twilight hätte das so ein bisschen befeuert, dass er halt immer so das Schwiegersohn-Casting kriegt, immer ja, der super Cedric, tolle... Cedric Diggory. Stimmt, genau, eben, ja. Mit Harry Potter ja auch nochmal, wo er einfach einen grundsätzlich super netten, aber auch irgendwie ein bisschen farblosen Typen spielt. So, er ist halt einfach nur der nette Kerl. Und ja, da wehrt er sich, glaube ich, ganz vehement gegen. Aber ja, es ist ja schön zu wissen, dass wir auf jeden Fall alle da, glaube ich, positiv bei ihm gestimmt sind. Ich fand das auch cool. Es ist natürlich auch keine neue Info oder so, das sieht man in den Trailern schon. Auch, dass man ihn mal ohne Maske sieht, aber nach so einem Einsatz. Er sieht dann auch so richtig verschwitzt und fertig aus. Er ist auch der erste Batman, der diesen schwarzen Lidschatten und das Ganze immer noch im Gesicht hat, was ja immer bei allen anderen auf magische Weise verschwindet. Und dadurch lehnen sie sich halt immer mehr in dieses Goth-mäßige, in dieses Emo-mäßige. Ja. Und auch, dass irgendwie halt, also es sind ja so zwei Leben, die er führt. Und er kann halt nicht immer die Balance halten. Das hat sich ja dann auch irgendwann gezeigt. Deswegen fand ich es auch gut, dass man diesen Zwischenstatus gesehen hat, so eben da, wo er den schwarzen Lidschatten mal drauf hatte, weil völlig fertig war von der Arbeit vielleicht und dann aber irgendwie in sein eigenes Leben zurückkehren muss und sich da auch noch um Probleme kümmern, die ihn aber eigentlich gar nicht interessieren, aber super wichtig sind. Ja, dass er das auch noch nicht kann. Es gibt noch keinen Bruce Wayne. Ne? Es gibt eigentlich nur Batman. Also er kann noch gar nicht die öffentliche Person spielen, wie es in anderen Batman-Filmen immer vorausgesetzt ist, dass sie das eigentlich schon hinkriegen. Ja. Genau. Ja, was sagt ihr zum restlichen Casting? Gab's, also wie fandet ihr die anderen Figuren im Film? Also ich glaube, ein Highlight ist, also würde ich jetzt sagen, ist Colin Farrell, den man einfach gar nicht erkennt. Ja, null einfach. ja, ich fand eigentlich den Cast gut. Also die Frau, die da mitgespielt hat, ist es die, wie heißt sie nochmal? Zoe Kravitz meinst du wahrscheinlich, die Catwoman? Ja, genau. Ja. Und ist es die Tochter von Lenny Kravitz? Oder das ist Lenny Kravitz, okay. Ja, die ist natürlich auch, also die hat es auch sehr gut gemacht, finde ich. Und ansonsten habe ich eigentlich auch tatsächlich nichts auszusetzen an dem Cast. Also da kann ich langweilig nicht wirklich was dazu sagen, weil ich es echt gut fand. Ja. Ja, also gefiel mir auch sehr gut. Gerade eben auch, dass der Pinguin überhaupt da war und wie er besetzt war. Also ich fand, das war fantastisch, auch die Nase. Zoe Kravitz fand ich auch super. Also sie persönlich, ich muss sagen, mit Catwoman nicht 100%. Also ich fand ihre Auftritte irgendwie gut und es hat so gut zusammengepasst, ihre Mission und die von Batman. Und sie war nicht halt nur so irgendwie ein Sidekick, sondern hat halt ihr eigenes Ding durchgezogen, was ich sehr, sehr gut fand. Und sie sind sich halt über den Weg gelaufen, so wie es halt ihre Liebesgeschichte so ist. Die Wege treffen und trennen sich wieder. Manchmal hat es mich ein bisschen genervt. Ich meine, gut, das ist ihr Outfit, so dieses Lackleder, ganz eng Zeug. Aber irgendwie halt auch im Club und dann, was mich super genervt hat. Also ich fand, alles hat gepasst, alles war stimmig. Aber dass sie dann so ultra offensichtlich die ganze Zeit Kaugummi kauen musste, das hat mich sehr getriggert. Da dachte ich so, okay, hier habt ihr ein ordinäres I-Pünktchen gesetzt, das nicht hätte sein müssen. So das zu dem ganzen anderen. Offensiv. Ich habe das auch mich so, da so gewundert. Ich glaube, das erste Mal, wenn sie sich mit ihm auch unterhält oder sowas oder mit irgendwem, und es ist wirklich so eine Nahaufnahme auf ihr und sie zerfetzt diesen Kaugummi. Also keine Ahnung, was sie mit ihm anstellt, aber wirklich mit offenem Mund ist eine Untertreibung. Also wirklich wie so ein Pferd. Also wirklich eben, aber das fand ich das Coole daran, weil ich fand das überhaupt nicht irgendwie so lasziv, sexy oder so, sondern das war so der Gegensatz zu ihrem Lackleder-Ding. Es war einfach so, weiß ich nicht, so richtig leidenschaftlich hat sie auf diesem Kaugummi einfach richtig unsexy einfach da drauf rumgewalzt. Das war einfach, ich fand es irgendwie so unkonventionell. Und ja, auch ihre kurzen Haare, ich meine, das ist ja jetzt mittlerweile halt auch ein Schönheitsideal, sage ich mal, dass man, so Frauen mit kurzen Haaren sind ja jetzt auch voll in, aber es ist, finde ich, trotzdem nicht traditionell und auch da ist es ein bisschen aufgebrochen worden vielleicht. Wie findet ihr, also gerade weil du Sexappeal gesagt hast, dass es da unterspielt wurde, wie fandet ihr aber das zwischen Batman und Catwoman? Weil das, muss ich sagen, war für mich ein großer Pluspunkt. Also ich weiß nicht mehr, wer das hat jemand anders gesagt und das fand ich so treffend, dass man wirklich vermittelt bekommt, dass diese zwei Leute, die wollen wirklich ins Bett miteinander. So, also das ist jetzt keine romantische Ding, das ist reine animalische Anziehungskraft zwischen diesen beiden Personen. Ich fand das wirklich, dass es gut rüberkam. Immer wenn sie mit Batman zu tun hatte, war das wirklich so ein, also jeden Moment, oder? So, also jetzt reißt ihr euch diese Sachen gleich runter und jetzt, jetzt geht's los. Ich fand wirklich, dass das gut rüberkam, aber es sieht, glaube ich, auch nicht jeder so. Also, ach, ich kann vielleicht keine Zeichen lesen, aber mir kam es nicht so vor. Also ich finde alleine die Stelle, wo er irgendwie, also da haben sie sich, glaube ich, eine der ersten Male gesehen und dann sind doch diese vielen Katzen von ihr um seine Beine und dann meinte sie ja so, ja, ich habe was übrig für Streuner. Halt, sie hat aus allem so ein bisschen was Sexy-mäßiges gemacht, also das finde ich auch, aber ich muss sagen, ich habe diese Love-Story hätte ich tatsächlich gar nicht gebraucht. Also jetzt mal wirklich, ich weiß, es ist provokant, aber ich hätte es nicht gebraucht. Also ich fand es eigentlich sogar überflüssig, weil du meintest ja auch, es war überhaupt nicht irgendwie jetzt romantisch auf so einer Liebesebene, sondern es war einfach nur so die pure körperliche Anziehung. Ja. Und ich habe dieses Emotionale, das war bei mir schon komplett befriedigt mit dem, wie heißt der nochmal, dieser Butler? Pinguin. Nee, der Alfred, ne? Andy Serkis. Ja, genau. So, der also, bekannt geworden ist als Gollum. Echt? Okay, krass. Ja, also da war ich schon total hin und weg einfach bei der Story. Und da war die Liebesgeschichte, die kam mir ein bisschen inszeniert und unauthentisch vor. Also deswegen hätte ich das an der Stelle nicht gebraucht. Ihre einzelnen Auftritte fand ich gut, hat sie alles gut gemacht. Aber die Dynamik zwischen den beiden konnte ich auch irgendwie am Ende dann nicht ganz so gut greifen. Okay, interessant. Weil also ich fand das immer, das war ein bisschen immer schade bei den Nolan-Batman-Filmen. Da ist ja halt Christian Bales Batman ist ja halt wirklich sehr, ja, asexuell ist jetzt übertrieben, aber er ist halt schon wirklich so als Batman komplett in seiner Rolle und Punkt. Und ganz am Ende von dieser Trilogie darf er dann doch irgendwie eine Frau haben. Aber eigentlich ist er da wirklich komplett, ja, desinteressiert an allem. Und ich fand, das irgendwie hat das auch eine menschliche Komponente gegeben, dass Pattinsons Batman schon, also an vielen Sachen ja kein Interesse hat, aber ja, ihr dann schon. Also so, die anderen menschlichen Aspekte sind durch, das passt schon, ich brauche mein Leben nicht, aber... Ja, aber wollen wir mal dazu sagen, wie weird es eigentlich war, in der ersten Szene, wo er sie beobachtet, in ihrer Wohnung, wie sie sich auszieht und umzieht und ich meine, für sie ist es so voll nebensächlich und so, aber er ist schon voll drin, eine Beziehung gefühlt aufzubauen oder halt eben diese sexuelle Spannung. Und da habe ich mich schon echt unwohl gefühlt und dachte mir, ich finde es nicht schön, dass Batman so voyeuristisch ist. Das ist so You-Style gewesen, so ein bisschen, gell? Ja, genau. Ja, voll. Absolut, also, das ist eigentlich ein super interessanter Aspekt, den du damit ansprichst, weil, was wir noch gar nicht so richtig angesprochen haben, also wir haben natürlich andere tolle Nebendarsteller noch, auch Jeffrey Wright spielt Gordon, auch wenn ich den finde, der hat ein bisschen wenig Eigenständigkeit, so der ist halt sehr abhängig von Batman, so der ist immer nur so der Stichwortgeber, habe ich den Eindruck. Aber was ganz gut passt mit diesem voyeuristischen und wie sich Batman manchmal verhält oder wie er wirkt, spielt ja letzten Endes in diesem Film ganz gut rein. Denn der Film beginnt ja auch mit einer anderen Figur, die jemanden beobachtet. Mhm. Und dieses, wie sich das immer wieder spiegelt im Film, und letzten Endes sagt es der Film ganz gerade raus, dass der Bösewicht des Films sich an Batman irgendwo orientiert, was ja oft bei Batman-Filmen so ist. Die Bösewichte entstehen bei Batman ja oft als eine Reaktion auf ihn. Ich glaube, das sagt auch schon Heath Ledgers Joker in The Dark Knight, sagt das schon. Das sagt er, glaube ich, You Complete Me, sagt er zu Batman. Also das immer so wie zwei Seiten einer Münze. Und hier ist es halt auch wieder so. Paul Dano spielt in dem Fall unseren Hauptbösewicht, The Riddler. Und damit geht der Film los, dass der auch jemanden beobachtet. Und da verurteilen wir es dann nochmal auf eine andere Art und Weise, weil es wirklich nochmal creepiger inszeniert ist. Aber ihr habt völlig recht, das ist auch bei Batman natürlich super creepy, weil er ja in dem Fall nicht mal jemanden beobachtet, der jetzt aus unserer Sicht super gefährlich ist. Klar, wird sich vielleicht irgendwo bricht die ein oder so, klaut Sachen. Aber das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht mal sicher. Und er beobachtet sie einfach in ihren privatesten Räumen. Ja. Ich fand auch den, wo du es gerade gesagt hast, den Anfang super gut. Also ich fand, es war richtig spannend, die ersten, keine Ahnung, komplett 7 Minuten durchgehend oder so. Weil man natürlich irgendwie davon ausgeht, dass es vielleicht mit Batman auch anfängt. Durch seine Maske und irgendwann merkst du, es kann irgendwie nicht stimmen und dann wird alles total wild und ich fand generell den Anfang dadurch sehr gelungen und sie haben halt gleich eine Spannung aufgebaut. Ja. Finde ich auch und auch, wie du meintest jetzt gerade, dass sich das so spiegelt, also das finde ich total treffend, das ist wirklich so, dass diese Wege von Batman und dem Riddler sich ja immer wieder kreuzen, beziehungsweise Riddler ja auch mit Batman zusammenarbeitet. Also aus seiner Sicht. Und das meinte ich eben, als ich vorhin gesagt habe, dass Batman nicht so der typische Held ist, sondern eben auch unfreiwillig so ein bisschen der Bösewicht, in dem sich ja der Riddler und aber auch dann diese ganze Terrororganisation um den Riddler drumherum ja auch an der Mentalität dann vom Batman letztendlich orientiert und dieses Ich bin Vergeltung so als Motto nimmt. Ja, das stimmt. Der Riddler sagt ja auch am Ende irgendwie, dass sie beide nur sie selbst sein können, wenn sie ihre Maske tragen. Also er seine und Batman eben auch. Und Das stimmt natürlich irgendwo. Und ich finde, gerade in dem Film sieht man extrem halt diese Unterschiede von unserem Bruce und unserem Batman sozusagen. Ja, also, wie meinst du das genau? Also einfach wie die Person oder die Persönlichkeit sich verändert, solange er dann quasi inkognito ist. Achso, ja, dieses. Weil davor ist er genauso schüchtern, zurückhaltend, will nicht rausgehen und plötzlich ist er Batman und knutscht mit der erstbesten Superheldin oder Schurken rum, die er da findet und hat halt einen starken Auftritt, ist selbstbewusst, steht für sich ein und das tut er halt eigentlich nur, wenn er die Maske auf hat. Ja, er ist wirklich extrovertiert, glaube ich, kann man sagen. Er ist super introvertiert als seine echte Person und dann ist er nur noch pure Emotion als Batman halt. Also auch diese Wut, diese Gewalt. Nicht, dass das jetzt super neu wäre, so, das ist ja leider immer so eine Richtung, in die Batman jetzt immer mehr abdriftet, dieses, er muss gritty sein und brutal und so. Aber hier, finde ich, hat man es wenigstens dadurch, dass man sich auch die Zeit dafür genommen hat, spürbar gemacht, also wie der funktioniert und dass das nicht einfach nur eine Fassade ist, sondern dass er wahrscheinlich wirklich irgendwo so ist. Das ist nicht nur eine Rolle, die er für die Bösewichte spielt, damit die Angst bekommen, damit die eben ja beeindruckt sind, sondern, also, ich glaube, eine Stelle, das hat Robert Pattinson im Interview erzählt auch, das war so sein improvisierter Vorschlag, als er so diese erste Truppe von so Gangstern an so einer U-Bahn-Station komplett kaputt haut. Und dann haut er auf einen ja echt noch ein, nachdem der eigentlich schon bewusstlos ist, schlägt er auf den noch zweimal ein und ruft ihm noch zu, also flüstert ihm noch so zu, I'm vengeance. Und Robert Pattinsons kranke Rechtfertigung dafür war, ja, seine Idee war so, dass sein Batman halt so, der will noch, dass während der Typ das Bewusstsein verliert, dass das Letzte, was er hört, ist halt das so, damit er halt komplett Albträume kriegt von ihm. Und das passt halt auch so gut, weil der halt wirklich komplett irre ist, wenn er diese Maske trägt. Also er muss zwar in Ruhe da eigentlich Sachen ermitteln, aber sobald er mal aufdreht, wirkt er auch so von 0 auf 100 immer gleich so. Da ist überhaupt keine Zwischenstufe, sondern er ist nur ruhig oder schreit oder er ist gleich auf diesem hier bleibt alles so, wie es ist Level. So. Also ist, ja. Oh nein. Mach mein Batman nicht kaputt. Aber ich fand das super. Ich fand es echt gut, wie er komplett auslebt. Also auch in dieser Verhörszene am Ende mit dem Riddler, wo er dann, also kennt man auch, hat man schon mal gesehen, dass Batman sauer wird, aber da auch bei ihm eben so, ja, ungehalten. So dieses, was ja auch immer wieder gut passt mit diesem, er ist erst das zweite Jahr Batman. So, er ist noch nicht so der Überlegene, der kühle Kopf, der alles komplett durchblickt, sondern er ist noch unsicher in dieser Rolle und überspielt es vielleicht auch mit seiner Ja, Rufe. Voll. Das habe ich auch das Gefühl, dass es eigentlich in ihm so ein bisschen brodelt und es ab und zu so rausbricht. Also, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, ja. Ich denke aber in der Verhörszene mit dem Riddler hat er natürlich eher die Fassung verloren, weil er ja dachte, dass gerade sein Geheimnis gelüftet wurde. Ja. Weil davon, oder geht er auch der Zuschauer oder die Zuschauerin in dem Moment aus, als der Riddler so auf den Namen ausspricht, dass das jetzt weiß und dann sagt Batman ja lange auch nichts, weil er vielleicht auch einfach nicht weiß, wie er die Situation jetzt handeln soll, weil er in dem Moment auch einen Kontrollverlust in gewisser Weise erleidet. Ja. Und vielleicht sich auch denkt, hey, solange ich es nicht zugebe, sagt es halt nur ein Verrückter. Und sobald er dann rausfindet, dass der Riddler gar nicht ihn meinte, sondern meint so, hey, wir zusammen haben es geschafft und Bruce Wayne umzulegen. Fand ich einen ganz lustigen Twist auch. Genau. So, dass der Riddler nicht ganz so genial ist, wie er glaubt. Wie er dachte, so. Und in dem Moment kriegt aber auch Batman dann die Kontrolle wieder sozusagen. Ja, aber ich muss an der Stelle kurz einhaken, weil das war echt eine Sache, die mich an dem Film genervt hat, nämlich, dass einfach die ganze Zeit nicht rauskam oder jetzt ja über 2 Jahre nicht rauskam, wer Batman wirklich ist. Und jetzt sprechen wir mal bitte über die prägnante Kinnpartie von Robert Pattinson und Bruce Wayne ja auch ein sehr bekannter Mensch ist in Gotham. Von daher, wie kann es sein, dass so 2 Jahre nicht rauskommt? Also das. Ja, aber das, glaube ich, ist das Problem, hast du ja immer mit dem Ganzen. Also ich meine, Christian Bale hat ja dann dazu sich auch überlegt, dass sein Batman anders spricht. Ich glaube, hier ist das nicht so. Ich habe jetzt auch nur die synchronisierte Fassung gesehen im Deutschen, aber soweit ich das auch in den englischen Trailern gesehen habe, spricht er jetzt nicht großartig anders. Und also eigentlich wäre es am auffälligsten an Gordon, weil Gordon hat ja wirklich viel mit Batman zu tun und trifft ja dann schon auch mal auf Bruce Wayne und so, und dass man dann vielleicht einen Teil von den Menschen schon erkennen würde. Ich glaube, das ist natürlich immer so was Grundsätzliches, was man einfach in den Raum oder was man einfach akzeptieren muss bei diesen Superhelden-Sachen. So, ja, natürlich wäre es gut möglich, also rein schon mit moderner Technologie oder wenn du irgendwelche Kameraaufnahmen hast, dass du irgendwie Gesichtsabgleich machst oder was auch immer. Aber ich meine, sie haben es ein bisschen, finde ich, gut erklärt, dadurch, dass der Bruce Wayne in dieser Welt so extrem zurückgezogen lebt, dass man den so gar nicht mehr wahrnimmt vielleicht sogar. Der ist zwar super reich, aber Also er ist der bekannte Sohn der Stadt, aber er tritt ja eigentlich kaum in Erscheinung. Ja, also, aber das würde es für mich eher noch verdächtiger machen. Ja gut, die meisten, ja logisch. Die meisten wussten ja nicht, wie er aussieht. Das war ja auch, als er zur Beerdigung kam, so gehen Sie weg, hey, das ist Bruce Wayne, genau, lass ihn durch. Also ich glaube auch, das war für mich auch ganz gut, dass sie gesagt haben, okay, er ist wirklich gar nicht, er nimmt noch gar nicht in dieser Welt teil, aber er muss es natürlich lernen, weil, also wie du auch sagst, natürlich wäre das super mysteriös, der Typ, der am meisten Geld hat und zurückgezogen lebt, der hat wahrscheinlich abends ganz schön viel Zeit oder nachts. Und deswegen ist es ja auch so, dass Bruce Wayne in diesen Comics oder auch, was man bei Christian Bale dann ganz gut gesehen hat damals, der muss ja diesen Trottel spielen. Der Bruce Wayne muss ja der Trottel sein, der öffentlich auftritt, damit man ihn noch für unverdächtiger hält. Ja. Und das lernt er jetzt erst. Er checkt jetzt erst, dass das nötig sein wird. Auf jeden Fall, ich verstehe es auch. Ich meine, sonst würde der Film nicht funktionieren. Aber das war eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist. Ich meine, der Riddler, der hat so viele Rätsel gelöst und so viele Sachen entlarvt. Und dann hat er ja Batman und Bruce Wayne mit beiden, sage ich mal, viel zu tun gehabt. Und es ist da nicht drauf gekommen, aber... Okay, also lassen wir das mal so stehen. Es bringt ja eh nichts, weil wie gesagt, sonst würde der Film nicht funktionieren. Ja, aber du hast schon einen Punkt. Ja. Aber ich bin auch bei dir, es ist nicht alles toll. Ich finde aber auch, dafür spricht dann eben wieder dieser Charakterwechsel, der auch, finde ich, visuell sichtbar ist. Eben dadurch, dass Bruce Wayne halt eher so, ja, ich weiß nicht, jetzt nicht runtergekommen aussieht, aber anscheinend nicht so viel, sag ich mal, drauf gibt, irgendwie jetzt öffentlich zu gesehen zu werden und dabei gut auszusehen. Und wenn du Batman hast, dann hast du halt nicht diesen eingefallenen Mann irgendwie, sondern der hat noch seine fette Rüstung, den Anzug an. Und ich finde auch, die Maske quetscht sein Gesicht auch so, dass er so ein bisschen dicker aussieht. Also habe ich nämlich auch drauf geachtet, ob man seine Kinnpartie bemerkt. Er hat ein gutes Kinn, würde ich sagen. Ja. Das ist ganz wichtig bei Batman. Also er hat ein wirklich gutes Kinn, Robert Pattinson. Also, also ich finde auch, man merkt ein bisschen mehr, dadurch, dass die Maske auch vielleicht anders geschnitten ist, dass er mehr Emotionen zeigen kann. Also so bei Christian Bale war das halt so einschränkend, das hat er ja auch in Interviews gesagt, dass es halt als Schauspieler auch teilweise einfach einschränkend ist, wenn du dann im Grunde dein halbes Gesicht nicht zur Verfügung hast zum Schauspielern, wird es schwer, was machst du dann? Und bei ihm wirkte das anders. Ich hatte auch das Gefühl, dass er vielleicht größere Augenausschnitte hatte oder sowas. Also man konnte wirklich auch mal erkennen, wenn er wütend ist oder sonst was. Ja. Toll. Ja. Man hat auch noch die schwarze Umrandung zusätzlich zu den Augen gesehen. Und ich glaube, bei den anderen Masken war das eher so ein Spalt. Ja, und vielleicht auch immer die Art, wie die Rüstung wirkt. Ne? Dadurch, dass es auch, man erkennt, das ist schon irgendwie selbst gebaut. Oder halt, also diese Maske hat so diese Nähte auch und so. Also vielleicht macht es das auch irgendwie ein bisschen menschlicher irgendwo. Ja. Wo wir gerade von Masken reden. Wie fandet ihr denn Catwomans Maske? Ich nenne es mal Maske. Ja, das war halt echt. Aber ich fände es witzig, wie man da immer wieder sich was überlegt, um diese Anspielungen zu erhalten. Und diese Ohren in dieser Maske sind halt null gerechtfertigt. Also das war komplett albern. Das muss man auch wirklich, auch wenn das jetzt schon wieder in Bezug auf Nolan ist, aber das, fand ich, haben sie damals so genial gemacht mit Anne Hathaway als Catwoman. Die hatte ja diese Goggles auf und dann, wenn die nach hinten geklappt hat, dann sahen die aus wie Katzenohren. Und das fand ich damals so einen schönen Designkniff. Hier hat man einfach gesagt, yo, Alter, das Catwoman, die braucht irgendwo Katzenohren. Die mag Streuner, die kriegt Katzenohren. Ja, safe. Also das war ja, aber viel schlimmer fand ich einfach, das ist wie so eine Skimaske, wie so eine hochgeschobene Aussage. Das sieht aus wie das, was man beim Motorradfahren so drunter zieht, damit es halt nicht so kalt ist am Kopf. Und aber also, falsch angezogen. Ja, und selber ausgeschnitten so um die Augen rum. Also, nee, das fand ich echt auch übel. Nee, cool war das auf jeden Fall. Also vor allem auch dadurch, dass sie so großzügig ausgeschnitten war, die Maske, war das da auch wieder das gleiche Problem. Ja. Du hast ja fast den Menschen 100% gesehen. Ja, total. Was wollte sie verdecken? Ihre Nase einfach nur. Vielleicht. Ja, schon die Nase. Ja, den Schönheitsfleck. Maybe. Ja, stimmt. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber wenn wir gerade bei Kostüm sind, also um auf den Bösewicht nochmal zu sprechen zu kommen, auf Paul Dano. Schauspieler, weiß ich nicht, ob ihr mit Paul Dano irgendwie was verbindet, ob ihr Bezug zu dem habt. Man sieht ihn ja auch sehr wenig ohne Maske in dem Film. Bei welchem Film spielt er noch mit? Weil ich habe den schon mal irgendwo gesehen, aber ich kann das gerade nicht mehr zuordnen. Also Paul Dano ist auf jeden Fall immer, nee, nicht immer, aber er ist oft sozial unverträglich und öfter auch mal der Creep oder so. Ja, voll. Also ich weiß nicht, ob ihr Prisoners gesehen habt mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal. Mhm. Wenn nicht, macht es ja, ist auf Netflix. Da ist er auch von Anfang an dabei und wird tatsächlich verdächtig, zwei Kinder entführt zu haben. Und es passt so immer zu dem, weil Paul Dano an sich ja eigentlich kein böses Gesicht hat. Aber er hat, ich liebe diesen Schauspieler, weil er hat immer sowas. Du weißt nicht genau, wie der tickt. So, das ist so klassisch, stille Wasser sind tief. Du kannst den nicht richtig lesen. Der sieht irgendwie freundlich aus. Ja. Aber es passt hier eigentlich so gut, weil sie ja hier auch den Riddler so ein bisschen in diese Incel-Richtung ja neu interpretieren, dass der irgendwie im Internet rumhängt und sich da mit Leuten radikalisiert. Und genau so stelle ich mir so jemanden vor. Also der sieht ja komplett banal aus im Grunde, aber ist komplett irre und hat all diese Wut und diesen Hass in sich. Voll. Ich finde, weißt du, wie der aussieht? Wie so der nette Junge von nebenan, der irgendwie so ein bisschen zu viel am Kleber geschnüffelt hat, weil der so einen irren Blick hat, finde ich. Also der wirkt so irre, finde ich, in seiner Ausstrahlung einfach. Deswegen, ja. Genau. Ja, ich mochte den sehr gern. Und ja, in seinem Kostüm sieht man ihn halt fast nie. Also das ist, glaube ich, auch schauspielerisch ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich tatsächlich auch sagen, ich mag den Schauspieler wirklich gern. Ich fand auch, dass die Rolle ganz cool angelegt war. Ich finde, er war nicht der stärkste Part dieses Films, weil er manchmal, finde ich, nicht ganz zum Rest des Films gepasst hat. Vielleicht auch, weil er wenig Szenen mit anderen Schauspielern hatte, weil das meiste, was von ihm sehen, sind ja irgendwelche Videoaufnahmen oder so. Und da flippt er halt dann immer aus und schreit auch rum und am Ende auch. Und dann lacht er da ganz irre. Und das war für mich nicht ganz so. Also da hatte ich mehr Spaß tatsächlich mit dem Pinguin, obwohl der jetzt irgendwie gar nicht so die tragende Rolle hat. Aber also da hatte ich einfach jede Sekunde Spaß, wenn Colin Farrell da irgendwie so, wie er auch mit Batman redet, immer so ein bisschen gechillt, so, ja, jetzt beruhig dich mal und so. Ja, weil er ausnahmsweise mal nicht schuld ist und das weiß. Ja. Voll. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, er hatte einfach nicht so wirklich die Chance zu performen, so wie er dargestellt wurde. Ganz am Ende fand ich es cool, dass man nochmal mehr von ihm hatte, auch ohne Maske eben. Aber ja, eigentlich ist er immer nur ab und zu wieder aufgetaucht, damit die Story weitergeht. Und der ist halt sehr disconnected auch von Batman. So, die haben halt nicht, die treffen ja den ganzen Film nicht aufeinander im Grunde. Und das macht es vielleicht auch aus. Aber ich habe gelesen, dass es tatsächlich ein Manko ist der deutschen Synchronisation und dass es im Englischen einfach viel besser rüberkommt. Also dieser Charakter von Riddler wird einfach durch die englische Originalstimme einfach noch viel besser vermittelt. Und das ist auch ein Grund, wieso ich mir tatsächlich nochmal gerne auf Englisch auch anschauen würde, weil wir haben ja alle drei auf Deutsch gesehen, oder Anni, du auch? Ja, deswegen wäre das vielleicht nochmal ein Versuch wert, weil ich glaube, dass das schon Potenzial auch hat, vielleicht mit einer anderen Stimme nochmal eine andere Wirkung zu erzeugen. Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall. Also ich mag den Film auch so gerne, dass ich den sicher nochmal sehen werde. Ja. Ein paar konkrete Sachen zu nennen, vielleicht habt ihr da auch was zu sagen, weil ich glaube, mein größter Pluspunkt, den ich jetzt mal nach einer halben Stunde nenne, was ich wirklich an dem Film am allermeisten mochte und mehr als bei jedem anderen Batman-Film, den ich je gesehen habe, so viel sage ich jetzt mal ganz klar, ist die Stimmung dieser Stadt. Ich feiere das, wie die Gotham City gemacht haben. So, das wirkt jetzt wirklich, also Gotham City ist ja immer so ein Ort, wo man sich denkt, wieso will da irgendwer wohnen? Da sind irgendwelche psychotischen Mörder-Clowns. Und also es ist einfach, es sieht auch immer, so richtig gemütlich sieht es nie aus. Aber in den letzten Filmen vor allem war Gotham immer so, ja, irgendeine Stadt. Muss man wirklich sagen, ich mag die Christopher Nolan-Filme, aber das könnte bei ihm alles möglich sein. Das könnte Chicago sein, das könnte New York sein, das ist irgendwas. Einfach eine große Stadt. Die hat keinen Charakter für mich in den meisten Nolan-Filmen vor allem. Und hier, finde ich, ist das ist ein Charakter wirklich, diese Stadt. Also dieser ständige Regen. Und also es ist immer dunkel auch gefühlt, selbst wenn die Sonne, also selbst wenn es hell ist, es ist alles grau immer und alles scheiße. Und ich mochte einfach, also mein größtes Kompliment an den Kameramann, Greg Fraser ist es, der hat unter anderem auch für Dune die Kamera gemacht oder Rogue One, Killing Them Softly. Was der hier einfach inszeniert hat, fand ich so geil. Also mit dem Set-Design natürlich zusammen. Also auch, dass oft die Lichtquelle oft nur so irgendwo eine Neonröhre ist oder so, also wir auch gar nicht so richtig viel sehen. Oder auch diese Szene, wo Batman mit diesen mit so ein paar Typen da kämpft und dann sehen wir gar nichts außer mit das Gewehrfeuer von denen. Und das ist alles, was die Szene ausleuchtet. Und ich fand einfach, dieser ganze Look von der Stadt und wie sich das angefühlt hat, war so, ich weiß auch nicht, ich konnte es spüren. Also allein schon dieser ständige Regen, es hat immer nur geschüttet. Und ich weiß auch nicht, ich konnte mir richtig vorstellen, wie Batman so komplett durchtränkt, egal was der da für eine tolle Rüstung anhat. Der ist wahrscheinlich von oben bis unten auch innen nass und es ist kalt und eklig und ich habe das geliebt, also wirklich, wie sie die Stadt gemacht haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich fand, mir so der Kontrast auch so aufgefallen zwischen dunkel und hell. Also wenn abends am Mond immer diese Projektion von dem Batman-Zeichen so draufgespielt wurde oder auch als der Sonnenaufgang, als sie sich da immer an diesem bestimmten Ort getroffen haben, wo sie den Ausblick über die ganze Stadt hatten. Diese Lichtverhältnisse haben irgendwie echt so eine Stimmung auch rübergebracht. Also es war echt mitreißend. Ja, so ein bisschen verloren hat sich alles angefühlt, finde ich immer irgendwie da so. Finde ich auch. Also gerade eben Regen und vor allem düster die ganze Zeit. Ich finde, das hat genau diese Stadt zum Leben erweckt, die man sich so aus den Comics irgendwie vorstellt, finde ich. Also das ich weiß nicht, dass es einfach immer irgendwie düster und eklig dort ist. Und ich muss sagen, ich fand es vielleicht auch also ein Ticken zu viel mit dem Regeneffekt. Also der war schon sehr intensiv teilweise. Ja, aber eben, dass es die ganze Zeit irgendwie präsent war. Und ich weiß nicht, eben allein, dass die Kamera und, das, und der Sound schon genau die Stimmung vorgeben, die jetzt gleich kommt. Ja. Und das finde ich eben auch gut, dass sich so viel Zeit genommen wurde, diese Szenen, wie du sagtest, einmal wird halt die ganze Szene nur so eine Dunkelheit gezeigt oder nur das Kreuzfeuer. Und das, da finde ich, wurde sich wirklich was getraut, was ich so von einem Batman-Film eigentlich nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, es ist auch super wichtig, bei dem Film auch ins Kino zu gehen, weil diese ja. düsteren Lichtverhältnisse, sie kommen, glaube ich, zu Hause einfach nicht so gut an. Also ja. da muss man dann irgendwie den Roller noch runter machen, damit man alles sieht oder so. Und im Kino kann man sich halt voll drauf einlassen. Es war echt perfekt, ja. Ja. Ja, du hast auch den Sound schon angesprochen, eben auch die Musik, muss ich sagen. Michael Giacchino hat die gemacht, der auch immer schon jetzt mit dem Regisseur Matt Reeves immer schon zusammengearbeitet hat, die letzten Male. Auch Rogue One hat er auch noch gemacht. Er hat die neue Spider-Man-Trilogie gemacht, obwohl ich die optisch, auch akustisch jetzt nicht mehr so im Ohr habe. Aber ich fand den Soundtrack ziemlich cool, weil der auch immer so, ja, so dumpf immer mitgeschwungen ist. Wie du sagst, halt immer so die Stimmung wurde immer etabliert in jeder Szene. Deswegen, ich hatte auch Angst, dass der Film zu lang sein könnte, weil 3 Stunden ist schon, also nicht so viele Filme vertragen, das wirklich so lang zu sein. Da ja. hat man oft das Gefühl, auch hier hätte man schon 10 Minuten rausnehmen können. Und ich finde, sie haben aber die Länge genau an den richtigen Stellen eingesetzt, dass sie sagen, okay, oft geht eine Szene los oder eine Szene ist auch zu Ende und dann geht sie aber noch ein bisschen weiter. Und wir sehen einfach noch, wir hören einfach noch mal ein bisschen, wie sich das da anhört. Wir sehen aber noch ein bisschen den Regen und diese Lichtverhältnisse. Und das, also für mich hat das einfach super stark alles, ja, lebendig gemacht einfach da drin, obwohl es ja so fiktiv ist. Also ja, waren die 3 Stunden euch nicht zu lang, sondern genau richtig so? Ich fand's, was die Länge angeht, also ich habe es nicht so lange empfunden. Wirklich dieser Klassiker, dass man rauskommt und ich dachte mir, also für mich hat sich das nicht wie 3 Stunden angefühlt. Also ich fand die schon ein bisschen lang und ich habe mich halt ertappt, dass ich an manchen Stellen mir dachte, oh, ich weiß jetzt nicht, bin ich ein bisschen gelangweilte Zuschauerin oder finde ich es voll geil, weil ich Filme liebe und sie machen das total toll, dass sie den Zuschauer ein bisschen so in dieser Stimmung festhalten. Ja. Also ich war irgendwo so dazwischen, aber so am Ende fand ich es, also jetzt auch noch ein paar Tage später, muss ich sagen, hat sich für mich das nochmal wertiger angefühlt. Also erst war ich vielleicht ein bisschen so, dass ich mir auch dachte, okay, die Story hat sich jetzt irgendwie manchmal ein bisschen auch langweilig tatsächlich zwischendurch angefühlt, was dadurch eher wieder wettgemacht wurde, wie sehr auch auf so Kleinigkeiten geachtet wurde, wie du auch meintest, das Setting fühlt sich irgendwie lebendig an. Also man hat so richtig diese Eigendynamik auch von der Stadt gespürt, ja. von der die ganze Zeit geredet wurde, von diesem System, das irgendwie alle festhält, alle umgibt, aus dem man deswegen nicht entkommen kann, wenn man einfach nur ein paar Leute tötet, weil eben diese Depression, die über dieser Stadt liegt, einfach allumfassend ist, sozusagen. Voll. Ja, und bei dir, Chiara, wie war es bei dir mit der Länge dann? Also ich muss sagen, ich fand die 3, also ihr kennt mich ja, ihr wisst, dass ich ja immer auch gerne mal einschlafe bei Filmen, deswegen bin ich auch um 17 Uhr schon in die Vorstellung gegangen und ich habe es durchgezogen, aber ich habe auch eine Vorstellung genommen mit Pause. Und, ach, interessant, echt? Gibt's das noch? Ja, an welcher Stelle war die Pause? Die war total gut gesetzt, ich weiß es nicht mehr, an welcher Stelle genau, aber ich weiß noch, dass ich dachte, boah, das haben die jetzt echt gut gemacht. Und dann habe ich nochmal meinen Popcorn aufgefüllt und so, und dann ging's. Aber ich fand auch, dass trotzdem ein bisschen Länge hatte dann am zwischendurch einfach, weil ich fand, dass auf die Nebencharaktere manchmal mir ein bisschen zu detailliert eingegangen wurde oder auch so Szenen wie zum Beispiel diese Autofahrt. Das war manchmal irgendwie was ein Ticken zu lang. Und die Verfolgungsjagd meinst du, oder? Ja, die fand ich auch ein bisschen lang. Ja. Und was ich halt auch fand, ich fand das Thema an sich grandios, also mit diesem, dass man eben aufzeigen will, wie korrupt das System ist. Aber es ist halt auch ein Thema, was einfach sehr schwer ist. Und das war dann am Ende schon so, dass es irgendwann auch so ein Ticken anstrengend war, finde ich. Also dass man dann eben hier so einen Batman verfolgt und Riddler, wie die dann zusammen zeigen, wie, ja, eben, wie gesagt, wie korrupt das System ist, die Politiker killen, die zu Geständnissen zwingen und so weiter. Finde ich an sich ein echt gutes Thema, aber klar, also auf 3 Stunden ist zwar echt viel und ein Ticken too much an mancher Stelle, würde ich sagen. Ja. Kann ich absolut verstehen. Also, also das ist auch das, was mich am meisten wundert. Viele Sachen kann ich mir erklären oder denke mir, ja, das passt ja auch ganz gut so, auch so ein bisschen, was sie wahrscheinlich hoffen, was gut ankommt bei den Zuschauern, aber die Länge ist tatsächlich ungewöhnlich. Ich meine, keine Ahnung, Avengers Endgame ist 3 Stunden lang, aber das muss halt auch irgendwie 20 Jahre Marvel-Filme abschließen. Und das hier hat ja eigentlich nichts, was als Baggage mit dazukommt, was noch geregelt werden muss, sondern der Film, die reine Story könntest du wahrscheinlich in 90 Minuten erzählen, wenn wir ehrlich sind. Also das ist ja wirklich rein Kriminalfall, er muss ein paar Rätsel lösen und dann löst sich das Ganze am Ende auf. Also ich glaube, rein Story ist ja auch gar nicht so viel. Es ist ja wirklich ganz viel diese Stimmung nur und so Atmosphäre-Shots tatsächlich, wo einfach Leute nur rumstehen und ja, man einfach nur so einfach sieht, wie sieht es denn hier aus? Und man einfach so ein bisschen auch den Blick wandern lassen kann. Ja. Und ich kann absolut verstehen, wenn einem das zu viel ist. Also mir hat es extrem gut gefallen, diese Stellen. Aber ich kann absolut verstehen, wenn man sagt, ja, irgendwie hätte ich da jetzt ein bisschen stringenter gerne Handlung gespürt, als einfach nur, ja, schöne Bilder, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, dass ich war mir erst nicht sicher, ob das mit der Pause eine gute Idee ist, weil man dann vielleicht so rausgerissen wird. Aber das so in Häppchen war echt angenehm. Und mir ist jetzt auch gerade eingefallen, dass ich das mit einer Pause im Kino erst davor ein einziges Mal gemacht habe. Und zwar bei einem Twilight-Marathon, der, glaube ich, irgendwie 6 Stunden ging, aber auch wieder mit Robert Pattinson. Hey, aber 6 Stunden, das waren gar nicht alle Teile, oder was? Das waren nur die ersten 3. Ich glaube, nur die ersten 3 waren es damals, ja, genau. Und das war auf jeden Fall, auch da war die Pause bitter nötig. Ja, und auch hier hat es wirklich gut getan. Also da würde ich echt die Pause gar nicht so scheuen, weil meine Kinobegleitung war total so, was, eine Pause, das ist ja schrecklich, das geht gar nicht. Und dann war er aber auch froh drum. Ja. Ja, genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, klar, es bestimmt auch an diesen Atmoshots und so lag, aber dass es sich auch ein bisschen zäh vielleicht manchmal angefühlt hat, weil, also es wurde zwar nicht direkt nochmal diese Origin-Story erzählt, was ja oft auch der Fall ist, aber ich finde, wenn ich noch einmal Bruce Waynes Eltern sterben sehen muss, dann, also das ist wie bei Spider-Man, ich will diese Spinne auch nicht mehr sehen. Dann verlasse ich den Saal. Nee, wirklich, also. Ja, also das fand ich gut, dass sie das ausgelassen haben, aber trotzdem hat einen recht frühen Zeitpunkt in seiner Batman-Karriere gewählt. Aber es war natürlich auch durch den Fall und die Menschen, mit denen er zu tun hatte, trotzdem halt ständig präsent, was okay ist, finde ich. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber es wurde halt immer wieder ein Rückbezug gemacht, es wurde immer wieder eine Rückblende, es wurde immer wieder ein Gespräch drüber geführt irgendwie. Und ich finde, das hat sich vielleicht, wenn man jetzt schon mehr mit dem Universum zu tun hat, irgendwie so ein bisschen angefühlt, als wollte man da nochmal Neueinsteiger quasi auf den Stand bringen. Ja, da muss ich jetzt kurz einhaken, weil da kann ich nämlich als Neueinsteiger sprechen. Jetzt kann ich nämlich zugeben, dass ich noch keinen einzigen Batman davor gesehen habe. Das ist großartig. Das ist auch mir neu, dass ich kein einziger war. Okay, keine. Batman-Session. Und ich bin halt rein, ich wusste, klar hat man irgendwie Berührungspunkte schon damit gehabt, aber im Großen und Ganzen wusste ich jetzt nicht, was auf mich zukommt. Und ich hatte manchmal schon Probleme, so richtig zu folgen. Da musste ich schon ab und zu nochmal nachfragen. Und ich finde, sie haben es trotzdem gut gemacht. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe dann am Ende alles verstanden. Trotzdem so ein bisschen Grundwissen darüber schadet, glaube ich, nicht, wenn man in den Film geht. Ja. Ja, was ich, glaube ich, also was der Film, wovon der, glaube ich, schon sehr profitiert ist, und das ist witzig, Anni, weil wir damals über Joker geredet haben und du dich vielleicht erinnerst, wir haben auch bei Joker darüber gesprochen, wie sehr der Film von anderen Filmen inspiriert ist und vielleicht auch deren Stimmung, das Kapital, was man aus diesen Filmen zieht, das darauf nicht ausruhen, ist zu hart gesagt, weil das ist, finde ich, hier wirklich ein kreativer und guter Film. Aber er nutzt es halt, diese bekannten Bilder beim Zuschauer oder diese Stimmungen. Weil Joker war es ja damals Taxi Driver und King of Comedy und so. Und wie, also wenn ich euch jetzt sage, ich hoffe, ihr habt ihn gesehen, wenn man euch diesen Vergleich sagt, den ja viele schon gemacht haben, dass das sehr stark von 7 inspiriert ist, von David Fincher. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt in letzter Zeit oder in, weil da ist es so übertrieben offensichtlich mit allein der Regen. Also in 7 regnet es die ganze Zeit. So, es gibt nicht, also weil ihr auch meintet, hier war es, fand ich mal fast zu viel. Also in 7 ertränken die. Also wirklich, Brad Pitt könnte auch zum nächsten Tatort schwimmen. Also es ist wirklich absurd. Also es regnet die ganze Zeit. Und es ist ja ein Film von David Fincher. Und interessanterweise ist noch ein anderer Film von David Fincher, nicht sein Film, aber die Geschichte des Films, eigentlich auch klare Inspiration. Und zwar Zodiac. Der Zodiac-Killer ist ein echter Killer gewesen. Stimmt. Und der Riddler ist so eindeutig daran angelehnt. Ja. Also allein, dass er Briefe hinterlässt mit komischen, kryptischen Symbolen, mit einer Chiffre, die man erst entschlüsseln muss. Dann das eben mit 7 zusammen. Also es wirkt schon so, als hätte Matt Reeves sich sehr bewusst entschieden, wir machen 7 eigentlich nochmal oder so einen richtig klassischen Psychothriller, aber halt mit einem Superhelden. So, was wäre, wenn Batman in 7 dabei gewesen wäre? Also auch die ganze Art, ja, die Story Detektivgeschichte und so meinst du wahrscheinlich. Genau, eben auch dieses, ja, dass der Killer ganz eindeutig mit ihm ja spielt, ihm bewusst Hinweise hinterlässt, ja, also ihn bewusst ihm immer auch weiterleitet. Ja. Also ich bin echt froh, dass du das angesprochen hast. Ich habe nämlich 3 Notizen ungefähr gemacht für den Podcast und unter anderem war dabei, dass ich das auch sagen wollte mit Zodiac Killer, weil das ist mir auch aufgefallen und wir lieben ja Serienkiller-Sachen, deswegen hat es da absolut einen Nerv getroffen, ja. Ja, selbst sogar optisch. Also Paul Dano's Riddler, wenn man googelt, wie der Zodiac Killer beschrieben wurde, es gibt ja nur Phantombilder bis heute, dann wird ja auch mit so einer Art Maske einfach so eine Art Sack über dem Gesicht eigentlich beschrieben, ja, und darüber trägt er dann seine ganz normale Brille. Und genau so sieht der Riddler hier auch aus. Das kann auch kein Zufall sein. Das muss absichtlich sein, diese Bezüge, auch wie er kommuniziert, ja, mit diesen komischen Hieroglyphen und diesen Rätseln. Ja. Weil der Riddler an sich ja gar nicht so eine Figur ist. Also wenn man sich den Riddler in den Comics anschaut, dann hat er auch so einen tödlichen Rätsel, aber der ist deutlich extrovertierter. Ja, genau, also der ist halt sehr schrill und sowas und das ist ja hier eigentlich nicht so richtig, sondern ist ja eigentlich, ja eben, er ist halt so ein Incel, das ist halt so jemand. Ich muss auch gerade an die Szene bei Zodiac denken, wo sie dann in seinem Haus sind, ganz am Ende und das passt einfach so auch auf diese Wohnung gerade vom Riddler. Toll. Okay, mind blown. Auch bei 7. Bei 7 ist es ja auch so, dass sie am Ende in der Wohnung von Kevin Spaceys Killer sind, John Doe, und auch Tagebücher aufblättern und er hat alles vollgeschrieben mit irgendwelchen irren Gedanken und das machen sie hier auch. Er hat auch diese Tagebücher voller wirrem Mist, der da drin steht. Also es ist schon sehr eindeutig von 7 inspiriert. Also manche würden sagen, okay, das ist too much und das ist schon wieder irgendwie geklaut. Ähnlich wie bei Joker, denke ich mir, ich finde das schon okay. Man darf auch da sehr klar sich an was anlehnen. Ich finde, es ist hier immer noch klar im Bereich der Hommage und nicht einfach nur Copy and Paste. Weil dafür finde ich zum Beispiel hat der Film schon teilweise eine andere Stimmung. Es ist auch alles deprimierend, aber eben allein schon dadurch, dass das durch die Kamera hier alles nochmal, ja, theatralischer nochmal inszeniert ist. Also zwar regnet es in beiden Filmen viel, aber hier ist es ja wirklich so, der Regen tropft auch auf die Kamera ständig. Du siehst manchmal Sachen auch nur unscharf und das Licht ist total, ja, fast theaterhaft inszeniert. Also ganz extreme Lichtquellen, nur viel Licht und Schatten. Und dadurch finde ich das völlig in Ordnung, wenn man sich an reale Sachen anlehnt. Und in dem Fall ich finde mal, es war auch eine gute Hommage. Es ist ja immer schwierig, wenn du was schlecht kopierst, aber hier war es halt so, ja, also es ist schon sehr klar, dass du 7 magst. Aber ich mag 7 auch und es sieht ziemlich cool hier aus. Deswegen sind wir toll, also. Ja, das sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, also ich habe das ja gesehen und jetzt bemerke ich auch diese Parallelen, aber ich habe ganz andere Referenzen irgendwie im Kopf gehabt. Mhm. Als ich den Film geschaut habe, hatte ich nämlich, also ich weiß, dass es gar nicht so übertrieben in diesem Film ist, aber ich hatte die ganze Zeit so Cyber-Referenzen im Kopf. Mhm. Cyberpunks, Cyborgs und so. Mhm. Und zwar, jetzt sage ich nämlich euch, was meine Lieblingsszene in dem Film war. Ja. Und zwar war das die Club-Szene, wo Batman durch Selinas Augen quasi mit drin ist und die so miteinander reden und wie sie sich dort verhält. Ich fand, das war einfach wirklich erste Sahne, die sie da performt hat. Also wirklich meine Lieblingsszene. Und das hat halt dieses Technologie-Ding irgendwie, dass, also ich meine, Batman hatte immer schon coole Waffen und coole Ausrüstung, aber dass sie da nochmal jetzt so den Fokus drauf gelegt haben, das hat mir total gefallen. Und es hat für mich halt auch, weil ich aktuell Cyberpunk spiele, dieses Feeling von diesen Clubs in dieser irgendwie eigendynamisch runtergekommenen Stadt und auch diese dann im Zusammenhang mit diesen großartigen Aufnahmen von der Stadt, von dem Regen, musste ich auch total an Newport City denken. Mhm. Also dann Ghost in the Shell, der Anime, und irgendwie hatte ich total diese Referenz drin, weil es ja da auch so, ich weiß nicht, irgendwie einfach total bedrückend ist, diese Stimmung, die man die ganze Zeit hat. Es hat irgendwie dieses Eigenleben, man entkommt dem nicht, alle Konzerne sind irgendwie korrupt, du gehörst hier nicht. Also deswegen fand ich das eigentlich super stark und habe das in meine persönlichen Referenzen. Ja, genau, alles ist irgendwie, also nicht so schön einfach. Warum bist du da? Auch der Club, ich mochte den Club auch richtig gern, die Iceberg Lounge, fand ich super. Ja. Ich mochte auch die andere Szene sehr, wo Batman dann da durchläuft, was auch so witzig ist, weil man sich halt so denkt, ja, normalerweise macht er ja immer so einen ganz theatralischen Entrance, so dass er irgendwie durch die Decke kommt oder so. Nee, er geht halt echt an die Tür, ne? So, also er klopft halt echt und geht dann rein. Und ich mag sowas immer. Also ich bin auch, da bin ich echt ein Sucker für, eine gute Clubszene, in der dann irgendwie der Club so ein bisschen fremd genutzt wird, also eben für Schlägereien und sowas und es gar nicht mehr so Party ist. Also ich mag das ja, Anni, du weißt eben bei Collateral sehr gern. John Wick hat auch so eine Szene in so einem Club. Und ich mag das auch hier, das ist auch wie so eine klassische so eine Szene, wo diese sehr spezielle Stimmung, du siehst kaum was, nur diese schrillen, künstlichen Lichter und krasse Musik, die da durchdröhnt. Und also ich fand die ganze Inszenierung auch. Ja. Hammer. Also es war so ein richtiger, so richtig interessanter Subraum irgendwie in dieser Stadt, der halt auch nicht Batman gehört, also wo er nicht der Rächer ist und eben wo er anklopfen muss und einen Spitzel reinschickt, weil er dort halt nicht geduldet wird, dass es nicht seine Welt ist. Und auch auf lange Sicht da eigentlich draufgehen musst du. Also der ging ja dann immer ganz gut für ihn aus, aber so, wo du auch denkst, ja, also wenn da jetzt genug Leute sind, so die halt, irgendeiner wird schon mit der Shotgun mal treffen und dann liegst du halt auch am Boden. Ja, ich fand es krass, wie selbstbewusst der da immer in die Kugelhagel da reingelaufen ist. Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn den da irgendjemand am Hals getroffen hätte oder so, dann wird es halt auch schlecht aussehen. Das ja, das ist ja immer auch bei Batman so. Also auch die, so stabil kann auch diese Maske nicht sein. Egal, auf was die besteht, wenn du einen Treffer an den Kopf kriegst, also das ist ja mindestens so, als wenn dir einer mit dem Hammer auf den Kopf haut. So. Ja. Also du bist halt einfach durch. Das fand ich, also war schon beeindruckend, ja. Aber mich würde mal interessieren, weil Anni, du hast ja gerade eine Lieblingsszene genannt. Hast du eigentlich auch eine, Christopher? Puh, ich muss jetzt immer, also ich, wie gesagt, ich bin da sehr bei Anni auch, also ich fand die Clubszenen schon immer richtig gut. Ich glaube, ich kann nicht auf eine Szene ganz beschränken. Ich mochte an sich diese ruhigen Tatortszenen auch sehr gern. Mit welcher Geduld die das machen. Und ich mochte auch wirklich das Opening sehr gern, muss ich sagen. Wo dieser Bürgermeister da steht und dann so plötzlich auch der Riddler so auftaucht, der einfach hinter ihm steht, was ja auch wieder so ein bisschen sich spiegelt mit Batman, der eigentlich immer so plötzlich auftaucht vor Leuten. Mhm. Und der Riddler das hier auch macht. Und wie er dann einfach nur kurz so steht, der Fernseher noch läuft und wir eigentlich schon ganz klar wissen, das kann jetzt nicht gut ausgehen, aber mit welcher Geduld der Film das dann erzählt. Also, dass er dann nicht das schnell zu Ende bringt. Ich wundere mich auch nach wie vor, dass der Film FSK 12 ist. Du kannst da ein 6-jähriges Kind mit reinnehmen. Also, ich finde den auch gar nicht so harmlos, weil viele meinten auch, ja, ist ein bisschen blutleer und so. Finde ich gar nicht. Also, ich habe nie gespürt, dass der Film geschnitten ist oder dass der sehr runtergeschnitten ist. Also, der schlägt den am Anfang mit diesem Teppich, weiß ich nicht, Messer sagt man da, glaube ich, gar nicht dann. Ne? Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was diese Mordwaffe ist. Ja. Und auch diese Ruhe, wie er dann da auf dem sitzt und dieses Klebeband langzieht und so. Natürlich super creepy, aber ich fand das, glaube ich, immer schön, diese Stellen, die sich so diese Zeit genommen haben, wo diese ganze Szenerie ein bisschen atmen darf. Also weil das gerade auch in modernen Blockbustern oft alles super schnell geschnitten ist. Wir müssen schnell zur nächsten Szene und zum nächsten Inhalt. Mhm. Und dass manche Szenen wirklich so ihre Ruhe haben durften. Ich glaube, das mochte ich da sehr. Ja, für mein 6-jähriges Ich auf jeden Fall trotzdem Stoff für Albträume. Ja, völlig irre, oder? Also sorry. Das ja. Also allein diese Stalking-Szene, so ist es mir schon zu viel. Ich bleib nie wieder allein zu Hause. Aber Chiara, hast du eine Lieblingsszene? Also ich, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. ich muss sagen, ich finde jetzt auch die Anfangsszene echt gut und ich finde, die haben es einfach so gut gemacht, diese Spannung aufzubauen. Egal, ob jetzt am Anfang oder ob das war mit dieser, mit dem Mann in der Kirche, mit dieser, mit der Weste da. Also Hammer, da bin ich richtig aufgeregt gewesen. Aber ich glaube, dadurch, dass halt immer wieder irgendwas Neues war, immer wieder eine neue Katastrophe und gerade am Ende fand ich es so heftig, weil man hat gedacht, jetzt wäre alles gut und dann kam wieder was Neues und dann kam wieder was Neues. Und immer neue Katastrophen und ich fand auch das Ruhige zwischendrin irgendwie ganz schön und ich, wie gesagt, ich bin auch einfach voll Fan gewesen von dem Alfred und als der dann am Anfang fand ich nämlich, dass Batman halt so ein bisschen assi zu ihm war und dann, als er in dem Bett lag, also der Alfred nach der Briefbombe und in dem Krankenhaus und dann Batman, also was heißt Batman, Bruce Wayne zu ihm dann gesagt hat, dass er ihn halt, dass er Angst hat, ihn zu verlieren, da war ich schon so süß. Also ich glaube, das war glaube ich meine Lieblingsszene. Zwischen all der Katastrophe war dann einfach so ein kleines emotionales Lichtblick und den fand ich schön. Die war auch super spannend, finde ich. Also, dass sie uns da ein bisschen so an der Nase rumgeführt haben, als er quasi weiß, dass jetzt er Ziel des Anschlags ist und dass Alfred in diesem Gebäude ist und er versucht, ihn anzurufen. Ja. Und dann erreicht er aber, ich weiß nicht, ist das die Haushälterin? Ja. Und er ist schon längst im Krankenhaus und da war ich so, was tut ihr mit mir? Hatte ich auch schön geschnitten. Ja. Ich war nämlich mit meiner Mutter tatsächlich drin. Und Chiara, um dir da auch einen Rettungsanker zu geben, meine Mutter hat auch natürlich keinen Bezug zu Batman, wie man sich das klassischerweise jetzt vorstellen würde. Ja. Und da habe ich sie nämlich auch im Nachhinein gefragt, ob das für sie alles Sinn ergeben hat und so. Und sie, sie haben mich gut abgeholt, das passt schon alles so. Ich glaube, den Heath Ledger Joker Batman hier, The Dark Knight, habe ich hier mal gezeigt oder so. Aber ansonsten hat sie da auch keine Ambitionen. Das ist überhaupt nicht ihr Genre. Aber die hat sie, ich weiß noch, wie sie im Film nicht an sich halten konnte und auch meinte so, ja, ist denn die Haushälterin, ist sie denn taub oder was? Warum geht die denn nicht an das Telefon? Also, stimmt, da sieht man die Haushälterin noch gar nicht. Sie denkt die ganze Zeit, ja, genau. Ja, aber toll, dass der Elfhund jetzt auch nicht ans Telefon geht. Was soll denn das? Ja, der ist doch der Butler so. Und so. Kann ich total nachvollziehen. Ja. Nee, war ein schönes Reversal so, dass man plötzlich so, ah, okay, es ist alles schon passiert. Was ja, glaube ich, auch manche, glaube ich, als Problem sehen, dass Batman in diesem Film nicht der Bringer ist. Und das war auch ein für mich sehr positiver Aspekt, dass man ihn hier wirklich scheitern lässt. Ja. Dass man sagt, okay, also klar, für dich jetzt vielleicht nicht, Chiara, weil du nicht die anderen Filme gesehen hast, aber an sich ist es ja im Superhelden-Genre ganz normal. Der Held obsiegt in der Regel schon am Ende, er kriegt am Ende auch alles hin. Auch die Opfer, die gebracht werden müssen, sind immer sehr rar gesät oder halt auch völlig offensichtlich, dass sie gebracht werden müssen meistens. Ja. Und ich hätte mir tatsächlich hier zwar auch gewünscht, dass mehr Opfer gebracht werden am Ende, weil er wurde ja wirklich bis auf den letzten Schritt komplett outplayed. Das muss man einfach sagen. Also er hat ja bis zum Ende keine Kontrolle über diese Situation im Grunde gehabt. So. Also er hat es dann mit purer Körperkraft am Ende lösen müssen. Aber rein rätselmäßig war er ja immer hinten dran eigentlich. Obwohl, aber ich finde ihn eigentlich nicht schlecht bei den Rätseln. Nee, also Rätseln kann er gut lösen, aber manche Sachen checkt er halt so gar nicht. Da muss ich schon manchen Kritikern recht geben. Allein schon diese Mordwaffe am Anfang, dieses weirde, teppichartige Messerding. Hm. So, klar, den Batman, den man kennt, der würde natürlich diese Waffe erstmal untersuchen und sich denken, wieso tötet man mit so einem Ding? Weil das ergibt ja keinen Sinn. So. Also das ist ja nicht jetzt so, dass das beim Bürgermeister wahrscheinlich auf dem Schreibtisch lag. So. Also ich habe das Teil noch nie gesehen in meinem Leben. Ja, voll und natürlich wäre die Logik, sich zu überlegen, warum eigentlich diese Waffe zum Beispiel. Also. Ja. Finde ich auch. Und er ist ja auch in Fallen gelockt von dem Riddler. Er hat ja auch, also dieses eine Rätsel, bring ihn ans Licht, wo sie dann den Gangsterboss dann gekillt haben. Da hat ja auch, da ist ja Batman auch in diese Falle gelaufen vom Riddler. Also ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich glaube, du wolltest eigentlich sagen, dass du es sehr gut findest, oder? Weil er ja auch noch ein recht junger Batman ist. Ich fand das gut, dass er mal nicht die Oberhand hat, weil das halt, also es macht halt auch die Figur spannender, wenn ich... Das stimmt. Also das ist auch das, glaube ich, was viele Leute bei The Dark Knight so feiern, auch wenn sie es gar nicht so benennen würden, dass auch da der Batman nicht die Kontrolle über die Situation hat oder immer nur teilweise. Und das bringt ja auch eine Spannung mit sich. Also ich war auch tatsächlich, muss ich sagen, bis zur Auflösung fand ich es die ganze Zeit auch spannend zu wissen, was ist denn jetzt das Mysterium, was passiert denn da jetzt und warum werden welche Leute gekillt. Also mich hatten sie auch tatsächlich über die ganze Länge, hatten sie mein Interesse an dem Fall. Wobei ich aber sagen muss, für mich der schwächste Teil jetzt am Film ist tatsächlich das eigentliche Finale. Also da muss ich sagen, ich fand die letztliche Auflösung nicht so toll. Also da dachte ich mir, gut, ja, an sich nett sozusagen, hey, diese ganze Stadt ist korrupt und das wollte der Riddler eigentlich alles aufdecken. Also weil man auch dann den Riddler eine greifbare Motivation gibt. Der ist nicht einfach nur evil, sondern er hat halt schon einen Plan und teilweise hat er auch recht mit dem, was er da von sich gibt, auch wenn seine Mittel nicht die richtigen sind. Aber ich glaube, ich hätte da, also es hat für mich halt nicht so diesen Paukenschlag gehabt. Also um wieder Parallele zu 7, auch da ist es ja so, der Killer lässt sich ja bewusst am Ende fassen. Auch der Riddler lässt sich bewusst fassen und noch aus dem Knast heraus spielt er immer noch das Spiel. Und ich habe am Ende nicht so ganz verstanden, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ob das eine Drehbuchlücke ist oder ob ich es einfach nicht ganz verstehe. Also ja, also ich habe schon eine Theorie, wie es funktionieren kann, aber ich finde es immer noch irgendwie komisch. Also der Riddler geht ja davon aus, bis zum Ende eigentlich, dass der Batman fast auf seiner Seite ist. Oder dass er das schon irgendwie gut heißt, was er da macht. Ja. Und dann verstehe ich aber gar nicht, also dann muss er davon ausgehen, dass wenn der Batman rausfindet, dass er diese Flutmauer sprengen will, dass er die ganze Stadt dann geflutet wird, weil hätte er das, also da das sind ja eigentlich Stunden noch vergangen, also hätte der Batman das rechtzeitig gecheckt mit dem Messer, hätte er es ja verhindern können. Und dementsprechend war er sich also so sicher, dass der auf seiner Seite war, weil ansonsten hätte das ja, also er war sich ja auch so sicher, dass die Polizei das nicht rauskriegt, also weil sein Plan war ja nicht bombenfest, so das hätte ja alles noch schief gehen können, die hätten ja die Bomben finden können vorher, also dieses Ding unter seinem Teppichboden und dann wäre ja alles umsonst, also nicht umsonst, aber dann ja doch schon eigentlich, es war ja ein klarer Teil seines Plans, dass diese Überflutung kommen muss, damit dann seine Schergen aus dem Internet da losziehen mit Waffen und Leute erschießen. Und ja, irgendwie hat das war nicht ganz so, für mich war das nicht so, boah, krass, dieser Masterplan, der so perfekt aufgegangen ist, sondern es war so, du hast aber Glück gehabt, Mann. So. Das hätte dann schon noch irgendwie ziemlich schief gehen können, dafür, dass du dich bewusst verhaften hast lassen. Das stimmt, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass er sich auf Batman verlässt als Partner, weil er ja auch dachte, er hilft ihm ja eben, bis es bringt ihn ans Licht. Das war für ihn offensichtlich ein Komplizenplan und kein Rätsel an den Gegner. Voll. Und dann auch der Beweis, dass Batman es dann wirklich gemacht hat, war wahrscheinlich für Riddler dann der Beweis, so ja, okay, jetzt kann ich mich verhaften lassen. Ja, voll. Die Zusammenarbeit beruht auf Gegenseitigkeit, aber das war, glaube ich, halt Batman nicht ganz so bewusst, Nee, das finde ich aber einen guten Punkt. Aber ich glaube, das ist genau das, was ich an dem Film auch gut finde, dass nicht alles so perfekt ist und dass Batman nicht perfekt ist, dass der Riddler vielleicht auch nicht perfekt ist in dem, was er halt so plant und dass es irgendwie immer noch so ein bisschen, ja, so eine Authentizität dadurch bekommt. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist der erste Batman, den ich gesehen habe, aber ich kenne ja trotzdem andere Filme auch von DC, also Joker und Superman und so. Und ich kann mich immer besser mit so Helden identifizieren, die halt wirklich nicht so perfekt sind. Und also beim Joker war es zum Beispiel auch so, da der macht ja auch ja Sachen, die man einfach irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn es jetzt nicht gute Sachen sind bei ihm, aber nee, irgendwie... Nein, also ich meine, du verstehst, glaube ich, so die Beweggründe dahinter, natürlich die Aktionen, die er macht, ja, nicht wirklich, aber irgendwie fühlt man halt so mit ihm und das war bei Batman halt, finde ich auch so und das ist die Kunst an dem Film so ein bisschen gewesen für mich. Ja, also ich finde, wie Reno ja auch schon sagte, man kann so ein bisschen nachvollziehen, was den Riddler antreibt, nur halt nicht, wie er es umsetzt in seiner Selbstjustiz. Ja. Aber es ist natürlich auch wichtig, da den Antagonist irgendwie menschlich zu machen. Und dazu gehören eben auch ja so Fehler, dass man halt andere falsch einschätzt. Deswegen fand ich das sehr passend. Ich fand es auch super cool, dass dann er seine kleine Army sogar irgendwie mobilisiert hatte. Das hat mir, das kam wirklich sehr unerwartet, weil man denkt, die ganze Zeit irgendwie, der agiert alleine. Ja. Und ist so halt ein Psycho, aber dann denkt man so, nein, das ist eine Meinung, die sehr viele andere Leute überzeugt hat und deswegen folgen sie blind und machen so einen Unsinn. Und das ist ein viel größerer, beängstigender Gedanke, der sich dann da aufgetan hat, finde ich, oder den der Film auch aufgemacht hat. Und deswegen fand ich eigentlich den Beginn vom Ende sozusagen sehr gut und auch das mit den Explosionen war dann total dramatisch. Aber ich finde, danach hat es irgendwie voll stark nachgelassen für mich persönlich. Also irgendwie... Dann mit dieser Rettungsaktion, die total dämlich ablief, wo irgendwie nichts durchdacht war. Komm, wir gehen alle in das Stadion, das sogar ein bisschen tiefer gelegt ist und machen eine Tür zu, wird schon passen. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ich fand leider auch den Kampf am Ende dann nicht mehr so spektakulär irgendwie. Ja, ich finde ich bei dir. Das hat mich nicht abgeholt. Wo ich bei euch bin, ich fand auch die Idee mit dieser Armee richtig gut. Und ich fand es auch krass, dass sie das machen, weil es ist ja schon eine Thematik und auch Bilder irgendwo gewisserweise, die wir alle aus der Realität kennen. Also nimmt man da rein schon dieses den Sturm aufs Kapitol in den USA. Also, das war genau das, also so vom Gefühl her. Diese radikalen, irren Leute, die wirklich Amokläufe begehen. Also dass man auch das so real darstellt, wie es halt wirklich wäre und es nicht so, man hätte es ja auch noch comichafter machen können, so ein bisschen übertriebener, so wie keine Ahnung, dass die dann irgendwie lustige Masken anhaben und dann links und rechts scheitern oder so. Nee, die sitzen da wirklich völlig in Ruhe auf diesen Podest und schießen in diese Menge rein. Gruselig einfach. Das fand ich ziemlich krass, dass sie das so darstellen. Und vor allem ein Irrer postet Videos und sagt da hier Ungerechtigkeit und die Reaktion ist, welche Munition soll ich mitnehmen? Alle rennen so. Also, Digga, was? Krass. Also wirklich, das fand ich auch sehr überwältigend. Nee, das wirkte es nicht. Also manchmal sind ja diese Bezüge zu realen Ereignissen oder aktueller Lage. Manchmal wirkt es auch erzwungen und hier war es sehr organisch, muss ich wirklich auch sagen. Das fand ich sehr gut gemacht, wie sie das angegangen sind, dass er halt einfach, im Grunde ist er so ein Typ, alt-right, einfach so jemand, der da im Internet sein Gift rumspuckt und Leute halt in seinen Bann zieht. Einfach Parallelwelt, also wirklich klassisch, richtig Aluhut, nur halt auf dem radikalsten Level. Und das fand ich super gut. Genau, durch ein Körnchen Wahrheit so in seiner ganzen Geschichte davon zu überzeugen, dass das alles auch gerechtfertigt ist und dass auch alles andere stimmt, was er behauptet. Ja. Und das, Aber das ist, glaube ich, was ich meinte noch mit diesen Opfern, die nicht gebracht wurden. Weil das ist, glaube ich, meine Logik war an der Stelle, vor allem sie erschießen die Bürgermeisterin ja auch. Ja, oder die müsste sterben. Für mich war das schon dann irgendwie so gegeben, okay, es wird jetzt schon irgendwie schief gehen, ein Stück weit. Natürlich wird Batman das irgendwie hinkriegen und es geht ja auch ein Stück schief, die Stadt ist ja geflutet. Aber also ich weiß noch, wie ich am Ende, und da war ich auch bei meiner Mama, da mussten wir beide ein bisschen schmunzeln, wie diese Bürgermeisterin am Ende durch dieses Dreckwasser nach draußen läuft, denke ich mir so, du hast eine Schusswunde irgendwo in der Schulter, du bist jetzt sowas von tot, du rennst da durch, selbst wenn du erste Hilfe bekommen hast, sorry, aber nein. Und das war so ein bisschen, wie du meinst, am Ende ging die Luft dann so aus, weil sie vielleicht nicht ganz sich committed hatten, dass schon mehr schief oder dass mehr Konsequenzen getragen werden müssen für das Ganze. Aber da muss ich kurz auch was einwerfen, weil ich fand zum Beispiel bei der Autojagd, haben die ja wirklich diesen Gangsterboss gejagt, der dann am Ende ja gar nicht wirklich schuldig war. Und da haben die, was weiß ich, wie viele Leute in Unfälle verwickelt und Opfer irgendwie, keine Ahnung. Wo ich mir so dachte, okay, also ein bisschen übertrieben. Und ich denke, dass ein paar Einwohner von Gotham überleben dürfen, ist dann auch am Ende in Ordnung. Ich glaube, das gehört dazu. Ja. Wenn du da hinziehst, kriegst du so ein Infoblatt in den Briefkasten. So, ja, also Wahrscheinlichkeit, Waffen, dass sie sterben, passt. Wenn sie nach 18 Uhr rausgehen, Wahrscheinlichkeit, dass der Tod eintritt, 45% ja. oder so. Also das ist Gotham City ist wirklich einfach so eine abgefuckte Stadt, ey. Ja. Voll, ja. Ja. Aber ja, ich habe noch, achso, sorry, Anni. Mhm. Ich wollte nur kurz was auch zum Ende sagen, was mir leider auch nicht so ganz gepasst hat. Vielleicht wo eh wir das, was schon ich dabei nennen sind. Wollte, ja. Ja. Bestimmt nicht, weil es ist so eine unwichtige Kleinigkeit, aber es ist mir trotzdem aufgestoßen. Und zwar hat er dann doch noch seinen Hero-Moment bekommen, so als er dann die Gefangenen da, also die da eingeklemmt waren, so halb im Wasser stehend und irgendwelche, keine Ahnung, so Trümmer über den Lagen. Und dann holt er so einen raus und läuft halt mit seiner Fackel einfach vor. Und drei Leute hinter ihm ist einfach Düsternis. Man sieht gar nichts mehr und er lässt da diese paar hundert Leute, die da noch versuchen rauszuklettern, halt völlig allein und er denkt sich so, ja Mann, ich hab's richtig gerockt. Das fand ich auch geil, ja. Aber visuell fand ich's wunderschön. Dieser Shot von oben, alles rot und er läuft auch durch dieses Wasser durch. Ja. Also ja, der Kameramann, ich fand das wieder ganz geil, wie es aussieht. Sah toll aus, ja. Aber ich bin vielleicht bei dir, also auch dieses Wir, die dann da alle hinträgt zu so irgendwelchen Tragen und so dann am Ende bei Tageslicht und so. Ja. Natürlich sehr klassisch, superheldenmäßig. Samariter. Aber ich habe noch einen wirklich großen Kritikpunkt. Ja, bitte. Okay. Und also das muss ich auch wirklich sagen, das ist der für mich der schlimmste Punkt am Film, der mich wirklich, wirklich stört, ist, ich fand das so toll, dass dieser Film fast 3 Stunden lang auf seinen eigenen Füßen steht. Wir müssen nicht wie Marvel 1000 Anspielungen machen, wir müssen nicht alles immer teasern, hey, und hier kommt der nächste Ding und hier kommt die nächste Story, obwohl das ja alles schon geplant ist. Also, falls ihr es nicht wisst, der Pinguin, Colin Farrell wird eine eigene Serie kriegen mit dem Pinguin. Oh, okay. Das soll kommen. Es war noch ein anderes Spin-off geplant, wo es mehr um die Polizei der Stadt geht. Und Robert Pattinson hat für insgesamt 3 Filme unterschrieben. Also das ist der erste. Oh. Das heißt, auch da wird es weitergehen wahrscheinlich, jetzt wo der ja auch gut angekommt. Aber lass doch die Filme erstmal für sich stehen. Und der Film macht das 160 Minuten oder so. Mhm. Und am Ende denkt er, ja, aber jetzt müssen wir doch wieder irgendwie ein Easter Egg einbauen. Ich fand den Joker, ich sag's ehrlich, der Joker am Ende in dieser Knastszene, wo der Riddler eingesperrt ist, dann redet er mit einem Zellennachbarn und das ist der Joker. Also der Regisseur hat es dann auch im Nachhinein erklärt. Ja. Ich mag sogar den Schauspieler, der ihn spielt. Man erkennt ihn dort nicht, aber Barry Keoghan heißt er, glaube ich. Super, super Schauspieler. Wenn ich nach Paul Dano jemanden nennen müsste, der auch immer creepy wirkt, dann ist es dieser Schauspieler. Der ist immer creepy und weird. Und der spielt jetzt den nächsten Joker. Aber erstens, ich hätte gern mal was anderes als den Joker. Ich brauche den nicht immer wieder. Für Chiara ist das vielleicht noch nicht so ausgelutscht, aber Jack Nicholson hat ihn schon gespielt und Heath Ledger. Und in all diesen Serien kommt irgendeine Art von Joker vor. Und es gibt ja beim Batman, es gibt ja einfach 1000 tolle Bösewichte. Gib mir einfach jemand anderen. Und selbst wenn du den Joker machst, dann lass ihn wirklich im nächsten Film. Also diese ganze Szene hat sich dann so angefühlt, hey, und das nächste Mal bei The Batman. Ja, voll. Und, stimmt. Also ich fand das so übel, diese Szene. Es wäre auch eine gute Einstiegsszene für den nächsten Film gewesen. Genau, fang den nächsten Teil doch so an. Dann hast du so ein bisschen Rückbesinnung, du bringst nochmal Paul Dano da irgendwie ins Spiel. Aber dieses Gezwungene, die nächsten, vor allem ein Batman-Film, den nächsten Batman-Film gucken sich doch sowieso wieder alle Leute an, so, weil das ist halt einfach was Beliebtes. Du musst doch die Leute da nicht jetzt schon irgendwie anteasern. So. Das ist überhaupt nicht nötig bei der Marke. Und ja, das hat mich wirklich sehr gestört. Es muss scheinbar eine zweite Joker-Szene geben, die im Film irgendwo mittendrin vorgekommen wäre. Vielleicht wäre es dann auch organischer gewesen. Ja. Denn scheinbar geht Batman irgendwann mal ins Gefängnis zwischendurch, weil er hat mit dem Joker vorher schon zu tun gehabt, scheinbar in seinem ersten Jahr oder so. Okay. Und dann macht er so einen Hannibal Lecter-Moment. Dann geht er zu dem, redet mit dem, um wiederum den Riddler psychologisch besser zu verstehen. Diese Szene gibt es aber nicht, die ist nicht drin, die hat er gedreht, aber die hat er rausgeschnitten. Ah, okay. Vielleicht wäre es für mich dann organischer gewesen, dass die Figur schon mal vorkam. Es hätte einen Grund gehabt, dass er schon da ist. Aber so war es halt echt. Also das war wirklich, muss ich kurz sagen, ich hatte auch wirklich kurz Angst, weil das war ja wirklich fast die letzte Szene. Mhm. Und ich immer so, oh bitte, jetzt nicht nochmal 5 Minuten Teaser, bitte, lasst es jetzt auch gut sein damit. Und danach haben sie sich ja dann wieder beruhigt, dann kommt nur noch mal irgendwas mit Catwoman da irgendwie, wo sie sich verabschieden. Ey, das fand ich aber gut, die Catwoman-Szene. Ja, absolut. Ich finde auch Zoe Kravitz in dieser Rolle wunderbar. Es gibt ja schon echt viele Catwomans und ich finde, sie hat nochmal so ihr eigenes Ding da gemacht. Ja, das stimmt. Sie ist auch irgendwie so frech. Ich finde, das passt total irgendwie zu Catwoman. Was meine Mutter angemerkt hat, muss ich euch jetzt auch kurz fragen, ob euch das auch aufgefallen ist, denn ich habe es nicht gesehen. Meine Mutter fand das sehr witzig, dass sie am Ende, wenn Catwoman auf ihrem Motorrad sitzt, hat sie scheinbar extra für ihre langen Fingernägel hat sie so Ausschnitte im Handschuh. Ich habe es nicht gesehen. Ja, oh mein Gott, das wollte ich auch. Anscheinend fand es so lustig, wirklich. Ist mega. Also Anni, das musst du dir nochmal irgendwie auf YouTube einen Ausschnitt anschauen. Das passt halt so zu diesem Kaugummi-Kaugummi. So, ja. Mega. Das fand ich, also ich wusste, ich habe es nicht gesehen, aber fand es so großartig, als wenn du das erzählst. Ja. So, oh, das ist ja herrlich. Also. Ja. Doch, das war nur eine Mom. Eine Eyekette. Ich habe es auch gesehen. Ah, ja, stimmt. Ja, voll gutes Auge. Ja. Nein, nicht schlecht. Ja, wie ist es bei euch? Gibt es bei euch noch Sachen, wo ihr sagt, okay, das hat mir besonders gut gefallen, das waren Sachen, die haben nicht so funktioniert, irgendwie war noch irgendwas? Also ich hätte vielleicht noch eine Sache zum Abschluss, weil ihr habt jetzt beide ja Sachen gesagt, die euch noch nicht so gut gefallen haben am Film, und ich habe auch noch eine Sache, und zwar, dass ich einfach ein paar Sachen mir zu plakativ waren. Also zum einen das mit dieser Fackel, wo er am Ende da halt echt gelaufen ist. Es war ein cooles Bild, aber ich fand auch davor, dass er dann nochmal mit diesem kleinen Jungen so gebondet hat. Also ich verstehe, dass er sich mit ihm so reinfühlen kann, klar, aber diese Beziehung zwischen denen, das war mir zu, ja, wie gesagt, plakativ, weil das hatte für mich so einen ähnlichen Vibe wie, dass es auch so Good Cop, Bad Cop gab. Also es war so, ja, weiß nicht, dieser James Gordon, so hieß der, glaube ich, gell? Der, gibt es nicht auch einen Koch, der James Gordon heißt eigentlich? Gordon Ramsay. Ach, Gordon Ramsay, genau. Ah, ja, genau. Same. ja, genau, also ich fand, der James Gordon, der war manchmal einfach auch ein bisschen zu gut einfach, und die anderen waren schlecht, und das war mir manchmal too much auch. Ja, nee, da bin ich auch bei dir. Also Gordon fand ich auch unterentwickelt als Figur. Ich finde, der hätte dann mehr, der hätte mehr Zeit gebraucht auch, so wie Paul Dano auch als Ritter vielleicht mehr Szenen gebraucht hätte. Ja. Aber finde ich jetzt gut, wenn es dann noch zwei Teile gibt, dann kann er sich ja noch ordentlich entwickeln und wird ja noch aufsteigen. Und jetzt haben sie ja auch gerade so die korrupten Cops identifiziert und so. Und da fand ich auch spannend, dass man am Anfang nicht wusste, wer von denen jetzt eigentlich mehr weiß oder dahinter steckt und wer nicht. Das stimmt. Also ich habe auch Lust bekommen, dass ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall auch anschaue. Und vielleicht schaue ich mir, ich glaube, es war jetzt der 9. Batman-Film, vielleicht schaue ich mir auch nochmal einen Batman-Film an, der vor Robert Pattinson stattgefunden hat. Mach den kleinen Marathon draus mit einer Pause. Ja, genau. Ja, die Christian Bale-Trilogie ist auch wirklich gut, finde ich. Also mir hat die immer sehr viel Spaß gemacht. Ich mag die auch bis heute sehr, sehr gern. Ich finde es gut, dass man, gerade wenn man diese Figur so oft immer und immer wieder neu erzählt, dass man tatsächlich immer wieder was Neues auch findet. Das ist eben das, was ich bei manch anderer Figur nicht mehr so sehe. Aber hier wieder muss ich ihn echt lassen. Sie haben schon viel Neues gefunden. Im Nachhinein bin ich echt erstaunt, weil ich einfach von dem Regisseur auch nicht so viel erwartet habe. Ich habe mir jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ihr von Matt Reeves was gesehen habt, also der hat die Planet der Affen, es gab auch neue Planet der Affen-Filme. Ja. Und der hat die letzten zwei gemacht. Und ich habe mir die jetzt erst in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir die endlich mal angeschaut. Einen hatte ich schon gesehen davon. Und den zweiten nicht. Und also hätte ich die beide vorher noch mal frisch gesehen, hätte ich, glaube ich, weniger Hoffnung in diesen Film gehabt. Weil die mochte ich wirklich nicht. Ich mochte die Planet der Affen-Filme nicht. Nee, war echt tatsächlich nicht meins. Okay, krass. Und also generell, dass das so ein Typ ist, der eher so Reboots macht, Remakes. Der hat auch einen sehr tollen Film, einen skandinavischen Film geremaked. Let the Right One In hat er dann die amerikanische Remake-Version Let Me In gemacht. Und wenn ich danach gehen würde, hätte ich gesagt, oh Gott, weiß ich nicht, ob der einen Batman-Film gut macht. Und mich hat halt dann der erste Trailer damals sehr überzeugt. Aber ja, unterm Strich bin ich wirklich positiv überrascht, wie gut ich den fand. Also, weil ich finde, also eben, ich werde mir den auch nochmal anschauen, jetzt nicht im Kino unbedingt, aber weil der ist schon lang. Aber ich will den nochmal sehen. Ich habe auch Lust auf einen zweiten Teil. Ich hoffe nur, dass sie nicht weiter in diese Richtung abdriften, von wegen, hey, alles muss jetzt ein größeres Universum werden und jetzt müssen wir wieder, weiß nicht, alles muss angeteasert werden, alles muss zusammenhängen. Macht einfach einzelne Filme, die richtig gut sind, die für sich stehen. Eben gerade wie Chiara ja sagt, wenn du da jetzt einfach reingekommen bist und den Film verstanden hast, dann spricht es dafür, dass der Film wirklich ein eigenständiges Kunstwerk war. Ja. Und nicht wieder nur Teil 17 in der Reihe oder Prequel zu 50 anderen Sachen. Ja, das stört mich auch bei Marvel so, dass ich habe halt nicht alle gesehen und deswegen komme ich bei manchen auch überhaupt nicht mit, so, hä, wer ist jetzt der Charakter und sie und sieht zwar cool aus, aber ich bin nicht drin, und ich finde es auch gut, wenn ein Film deswegen so eigenständig funktioniert. Ja, dann entstehen halt auch diese narrativen, ja, wie so ein Schluck auf, wo dann plötzlich so ein Film Pause macht für irgendeinen Running Gag oder für irgendeine Anspielung, damit dann die Zuschauer kurz schreien können. Aber wenn du es nicht weißt, sitzt du halt da und es ist einfach nur Stille kurz. Und der Film macht Pause und du denkst dir, was ist denn jetzt los? Ja, stimmt. Und ja, ich hoffe, dass sie da nicht weiterhin abdriften, sondern jetzt ja das konsequent weiter so führen, wie es jetzt hier eigentlich wirklich zu 99% war es ja hier so. Und ja, das stimmt echt. Ja. Ja, okay, also von meiner Seite, ich habe nichts mehr anzusprechen. Also ich hätte noch den einen kleinen Punkt, aber der ist eigentlich nicht mehr so wichtig, der passt jetzt auch nicht mehr so gut. Also ich fand den Schnitt manchmal ein bisschen holprig. Es gab ein, zwei Stellen, also die Verfolgungsjagd, die ihr meintet. Ich habe in der Verfolgungsjagd, ich sag's ehrlich, ich kannte mich nicht mehr aus in der Verfolgungsjagd. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Verwirrend. Ja, also klassische Action-Szenen, da musst du halt dem Zuschauer irgendwo mal einen Überblick geben. Und ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wer verfolgt jetzt hier eigentlich wen? Ist Batman jetzt schon 4 Häuserblocks entfernt mit seinem Auto oder ist er nah dran? Und aber schickes Auto, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ey, das Auto ist der Hammer. Also ich liebe auch, wie dieses Auto angeht und du hast das Gefühl, es ist wie so eine Bestie, die erwacht oder sowas. Ja, es lebt irgendwie und knurrt euch an. Aber es war auch ein bisschen lang, finde ich. Ja, ein bisschen lang. Und auch hier wieder so dieser plakative Effekt, den ich gesagt habe, als diese LKWs ineinander gecrashed sind und dann diese Explosion und das Auto ist rausgeschossen. Das war halt wieder so ein Moment, wo ich so dachte, ja, okay. Nee, absolut. Also in dem bin ich völlig bei dir, dass das natürlich klischeehaft aussieht oder inszeniert ist. Aber die Optik fand ich halt wieder richtig schön. Also eben, die Lichtquelle ist nur das Feuer, sonst sehen wir gar nichts, alles ist orange. Wir sehen das dann auch kopfüber durch den Pinguin. Also er hängt wirklich von der Decke im Grunde wie eine Fledermaus. Und das fand ich, immer wieder, dass es optisch, dass man wirklich schöne Szenen und Bilder gefunden hat. Auf jeden Fall, das stimmt. In dieser, klar, manchmal auch klassischen Story, logisch, das ist da halt. Ja. Also sie haben jetzt nicht das Rad neu erfunden oder sowas, das würde ich auch nicht sagen. Ja. Nee, also abgesehen von diesen kleinen Momenten, die ich einfach hatte, fand ich es auch echt sehr gelungen und kann nur empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ja. Ja, ich muss auch sagen, jetzt, dadurch, dass wir noch mal so ein paar Momente durchgegangen sind, finde ich den Film jetzt tatsächlich auch noch besser als davor. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Schönes Recap. Ja, ich hatte auch richtig Spaß und ich finde, wir sind eigentlich gut hingekommen. Also, wenn man jetzt überlegt, dass der Film 3 Stunden dauert, haben wir das eigentlich, glaube ich, alles ganz gut abgedeckt in knapp Stunde, 15 Minuten. Cool. Dann würde ich sagen, schauen wir das zweite Mal zusammen an. Ja, genau. Mal gucken, wie lange es jetzt dauert. Sie haben, glaube ich, noch nicht wirklich irgendwas bekannt gegeben, wann der kommt oder was auch immer. Aber ja, je nachdem. Ich glaube, den haben sie ja auch schon mehrmals verschieben müssen. Während den Dreharbeiten hat Robert Pattinson wurde positiv auf Corona getestet und so weiter und so fort. Oh no. Ja. Deswegen hat das so lange gedauert. Ja, gucken wir mal. Vielleicht sehen wir den dann in 5 Jahren oder so. Ja, also das ist jetzt der Cliffhanger für Teil 2 von unserem Podcast über Batman. Genau. Der kann nicht eigenständig stehen. Dann vielen Dank auf jeden Fall an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es war sehr schön, mit euch darüber zu quatschen und auch einfach nochmal so ein bisschen einen anderen Gesichtspunkt darauf zu haben. Gerade, ich finde das richtig gut, Chiara, dass du eben nicht dass du noch nicht so viel Batman gesehen hattest. Das ist für mich immer super interessant, das von jemandem zu hören, der eben da wirklich frisch noch im frischen Auge rangeht, weil ich da halt wirklich so völlig overexposed bin. Ich habe einfach jeden gesehen und ich liebe manche davon wirklich seit meiner Kindheit, gerade die allerersten von Tim Burton. Ja, ja, freut mich. Ja, für Chiara ist jetzt Robert Pattinson der Batman, ist dir klar, gell? Ja, ja, eben. Und ich finde, du machst einen guten Einstieg. Also, ja, finde ich auch. Also gut Christian gemacht. Bale ist auch wirklich, wirklich gut, aber ja, gegen Michael Keaton kann man nichts sagen. Aber schau dir mal George Clooney als Batman an, du wirst es nicht fassen. Wenn ich dir nur schon was teasern darf, in George Clooneys Batman-Filmen, also Batman hat ja immer so Spielereien bei sich, so Gadgets. Ja. Und in George Clooneys Batman-Film hat er eine Batman-Kreditkarte. Oh Gott. Ist kein Joke, ist kein Joke. Oh no. Also es ist wirklich großartig. Fühlt sich halt an, als würde Batman gleich eine Espresso-Kapsel kaufen. Es ist wirklich übel. Also es ist herrlich. Aber wenn du das jetzt nochmal anschaust, ist es so schlimm. Es war damals schlecht, aber es wird immer schlimmer, je mehr Abstand man dazu gewinnt. Ja, perfekt. Also das mache ich, weil ich liebe sowas ja so ein bisschen trashig. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, was ich mir... Ja, glaub mir, das ist Trash hoch 10. Perfekt. Also Arnold Schwarzenegger spielt den Bösewicht. Ich meine, mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Und er macht... Und, stimmt, das ist dein Lieblingscharakter, Chiara. Du liebst es ja auch, so Wortspiele zu machen. Ja. Arnold Schwarzenegger spielt Mr. Freeze, einen Typen, der tatsächlich ganz viele Sachen einfriert. Und er macht die ganze Zeit Ice-Jokes. Alles ist immer Ice to meet you und sowas. Die ganze Zeit. Das ist so übel. Spirit Character. Also auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Ja, unbedingt. Aber eigentlich würde ich den gerne mit dir sehen. Ich würde es gerne sehen, wie du den findest. Das ist wirklich großartig. Okay, ja cool. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch. Und auch danke an alle, die zugehört haben. Und ja, dementsprechend bis zum nächsten TVV Podcast. Ciao. Tschüss. Macht's gut.